if you base medicine on science, you kill people. If you base the design of planes on science, they fly. If you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works, bitches. Ja, hier ist Methodisch Inkorrekt, der neue, kann man sagen, Podcast über die Wissenschaft. Mit der Wissenschaft. Aus der Wissenschaft. Und von der Wissenschaft, kann man auch sagen. Denn für die Wissenschaft. Für die, eigentlich nur für die Wissenschaft. Weil wir sind, kann man sagen, Naturwissenschaftler. Steht zumindest irgendwie in der Berufsbezeichnung oder Stellenbeschreibung. Die Leute, die uns bezahlen, glauben, wir würden Naturwissenschaften machen quasi. Mein Name ist Nicolas Wörl und mit mir am Tisch sitzt Reinhard Remford. Wir sind, wie wir schon gesagt haben, Naturwissenschaftler. Etwas genauer gesagt sind wir Physiker, aber wir wollen in diesem Podcast nicht nur über Physik sprechen, sondern wir wollen... Wäre auch unglaublich langweilig. Ja, vor allem ist das nicht unsere Kernkompetenz. Ja, das ist das Hauptproblem. Ja, genau. Wir begeben uns auf andere in andere Gebiete, damit wir uns hinter unserem Nichtwissen verstecken können, dann quasi. Beziehungsweise mit Halbwissen glänzen können. Mit methodisch inkorrektem Wissen halt. Deshalb nur behaupten, nichts beweisen. Genau. Was wollen wir machen in diesem Podcast? Wir wollen über interessante Forschung sprechen, Dinge, die uns in unserem Forschungsalltag begegnet sind an der Universität, aber auch das, was wir beobachten außerhalb der Universität an Wissenschaft, vielleicht Artikel, die wir lesen, Dinge, die uns eben beschäftigen, würde ich sagen. Wobei ich würde sagen, dabei auch noch allgemeinere Dinge mal aus einem wissenschaftlichen Standpunkt betrachtet. Könnte man auch noch mit einfließen. Du meinst, wir entwickeln uns auch noch gesellschaftskritisch? Ein bisschen vielleicht mal. Ja, ich bin gespannt, ja. Da sind wir dann sicherlich wieder fachfremd und können... Also hochschulpolitisch. Stimmt, ja, genau. Also im Grunde genommen alles, was uns in unserem beruflichen Alltag beschäftigt, werden wir hier sicherlich besprechen quasi. Weil das... die Dinge sind, die uns interessieren und von denen wir uns wünschen, dass sie auch anderen interessieren. Außerdem, also was mich so mit dazu gebracht hat, war unter anderem auch, die Leute fragen immer, du bist Physiker, was macht man denn so als Physiker? Und das Hauptproblem ist, das kann man nicht so einfach beantworten. Man macht halt viel. Man macht viel, ja, das ja. Stimmt, ja. Also ich sage auch immer, man macht viel, aber nichts richtig. Das trifft es manchmal auch. Aber es ist halt ein sehr, sehr breites Spektrum, das einen interessiert, das man behandelt. Und so ein kleiner Einblick von außerhalb, also für die Leute von außerhalb, das soll das Ganze, denke ich, in erster Linie mal werden. Aber wie gerade schon besprochen, wir wollen halt nicht nur über die Physik sprechen oder das, was wir machen, sondern wir wollen auch, da wir ja auch, also Teil unseres Berufes ist ja auch, über den Tellerrand zu schauen und zu lesen, wollen wir auch über Themen sprechen, über die wir gestolpert sind, die wir rein wissenschaftlich interessant finden oder ja, die wir interessant finden. Und die wollen wir uns hier auch ein wenig erzählen. Hast du denn heute Themen mitgebracht, Reinhard? Sind wir denn vorbereitet? Wie immer bin ich natürlich hochgradig vorbereitet. Es ist ja nicht so, dass ich meine Sachen irgendwie 5 Minuten vorher immer zusammenbastel und dann gerade noch so eben davonkomme. Was hast du uns denn mitgebracht? Thematisch habe ich einmal mitgebracht, wovon ich erzählen wollte, beziehungsweise mit dir darüber sprechen wollte, ist das Human Brain Project. Oh. Was genau ist, können wir nacherklären. Und dann ja, quasi die Neuerfindung der Dampfmaschine. Ui. Ein bisschen. Das klingt beides interessant. Ja, ich habe auch 2 Themen mitgebracht im Wesentlichen. Das eine Thema habe ich genannt, Büßer auf Europa. Nicht in Europa, sondern. Ach ja, wir wollten den ganzen Namen geben, ne? Okay, ja. Büßer auf Europa. Büßer auf Europa. Geht's da um irgendwas auf Monden? Das wird noch nicht verraten. Aha. Dazu kommen wir später. Und mein zweites Thema sind die kleinsten Raumanzüge der Welt. Für deinen. Das wird ja. Auch noch nicht verraten. Wir schauen mal, was das wird. Bin ich mal gespannt. Du klingst auf jeden Fall vorbereitet. Na, das ist, wir wollen mal sehen, wie vorbereitet das sind. Aber bevor wir anfangen, was ich hier gerade frage, also für den werten Zuschauer, wir sitzen Zuhörer natürlich, wir sitzen hier in unseren von Steuergeldern finanzierten Büros und voll klimatisiert. Hier liegen so kleine Kügelchen rum. Kannst du mir mal bitte sagen, was hier passiert ist, während ich heute auf einer Fortbildung war? diese Kügelchen, die neben deinem drei Tage vor sich hin trocknenden Geburtstagskuchen liegen, symbolisieren Methan. Und zwar ist das so ein Molekül, ist das ein großer schwarzer Klotz in der Mitte und vier kleine weiße drumherum, die symbolisieren den Wasserstoff um den Kohlenstoff. Methan ist ja CH4. Und das ganze Ding habe ich ohne Kosten und Mühen zu scheuen aus dem fernen Asien importieren lassen, um hier ein Diamantgitter mit einer NV-Fehlstelle zu basteln. Und das halt übergeblieben, da habe ich gedacht, bringe ich dir mal Methan mit. Das ist sehr aufmerksam. Ich frage mich natürlich jetzt gerade, warum gerade Methan und ob du mir damit irgendwas sagen willst, aber du stinkst. Nein. Ja. Nee, wusstest du, dass Methan an sich nicht stinkt? Nein, wusste ich nicht. Methan an sich als, also es hätte dir schon mal auffallen können, weil wir in unseren Laboren natürlich mit Methan arbeiten. Methan an sich ist geruchslos. Ich glaube, eine Kombination Methan mit, und jetzt wird's methodisch unkorrekt, ich glaube mit Sauerstoff oder irgendwie sowas, bildet eine Verbindung, die dann sehr übel riecht. Ah. Aber Methan an sich erstmal nicht. Wieder was gelernt. Von daher wäre diese Unterstellung mit dem Molekül hier gar nicht so tragisch gewesen. Nein, aber um ehrlich zu sein, es war das Einzige, was ich kannte, was ich aus den übrig gebliebenen Teilen nach dem Diamantgitter noch bauen konnte. Also um das nochmal zu erklären, das sind ja so Steckverbindungen, ne? Also das sind so Kügelchen und da sind so Steckverbindungen und daraus kann man dann verschiedene Molekülen oder offensichtlich Kristallgitter bauen. Und warum hast du das in aus dem fernen China bestellt? Aus fernen Asien. Ja, okay. Genau. Ich glaube, das Zeug kam sogar aus Singapur. Das ist eine recht interessante Sache. Es gibt diverse Seiten im Internet. Zwei größere sind ChinaGadgets.de und Gadgetwelt heißt der andere, glaube ich. Die Webseite heißt ChinaGadgets.com. Nee, DE, glaube ich. Achso, schön. Dann haben die Ausbeuter, sind noch gleich in dem Namen drin. Ja, auf jeden Fall gibt es da wirklich Leute, die so eine Art Sport entwickelt haben, die durchforsten hauptsächlich eBay, und zwar mit den Sucheinstellungen weltweit und irgendwie Versand plus Sofortkaufen, niedrigster Preis zuerst. Suchen dann nach allem, was aus irgendwelchen kleinen chinesischen Fabriken rausfällt und verschicken das für, kurz gesagt, ein Apfel und ein Ei halt in alle Welt. Wenn man das ethisch verantworten kann vor sich selbst, kann man da diverse Schnäppchen machen. Also ein paar Sachen, also ich habe da mal so die ein oder andere Sache eingekauft, sind wirklich interessant. Ich meine, eine Menge Schrott ist auch dabei, aber ein paar richtig interessante Sachen sind auch dabei, wie zum Beispiel hier dieser Molekülbaukasten. Für sowas bezahlt man bei einschlägigen Amazon-Seiten. gut und gerne 30 bis 40 Euro oder wenn man es im Fachhandel kauft, noch mehr. Und ich habe für das ganze Ding jetzt inklusive Versand 7,50 Euro bezahlt. Mit Versand, richtig. Da ja, fragt man sich schon, wie funktioniert das? Naja, da bleibt die ein oder andere Krankenversicherung unterwegs auf der Strecke. Wahrscheinlich. Das war aber noch nicht der Höhepunkt von Sachen, die ich da mal gekauft habe. Ich weiß gar nicht mehr, was das alles ist. Ein Teil davon ist auch noch nicht da. Der große Nachteil in der Geschichte ist, die Lieferzeiten liegen so zwischen 3 Wochen bis Ende offen, also so 2-3 Monate kann auch mal passieren. Passiert aber selten. Das meiste ist so nach 3 bis 4 Wochen da. Ich glaube, das war ja, wahrscheinlich klickst du hier auf der Webseite auf Molekülbaukasten, dann wird irgend so ein kleiner Chinese in die Fabrik getrieben und muss dann nachts da aus Plastikabfällen dieses Spielzeug zusammen. Das mag sein. Das ist halt dann der Punkt, wo irgendwann das Gewissen zuschlägt, weil wenn man sich die Sachen mal anguckt, also ich habe leider, da ich super vorbereitet bin, meinen Laptop zu Hause liegen lassen, kann jetzt nicht ein paar Beispiele raussuchen, aber ein paar Sachen, an die ich mich noch erinnere, sind irgendwie sowas wie Schlüsselhalter, den habe ich übrigens auch zu Hause, so in Wolkenform, wo man die Schlüssel magnetisch so dran heften kann, irgendwie für einen Fünfer inklusive Versand. Es gibt Kopfhörer, die neuen Earpods von Apple für 1,50 inklusive Versand. Oh. Und ich meine, das habe ich auch mal ausprobiert. Da kam ein riesiger Haufen Schrott an. Die Dinger sind echt nicht zu gebrauchen. Die Tonqualität ist unter aller Sau. Die Dinger rappeln, wenn man mit ihnen, also die kann man als Rassel benutzen. Das sind so ganz, ganz billige Teile. Aber selbst diese Billigdinger, die für 1,50 herzustellen und von China nach Deutschland zu verschicken, das, also ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich sehe schon, wir müssen vermutlich bald eine Sondersendung zum Thema Globalisierung machen, um mal zu thematisieren, wie sowas möglich sein kann. Ich kann auch gerne, diese Shiner-Gadgets ja so nach und nach immer mal wieder, bestelle ich mir halt eine Kleinigkeit so nach und nach so reintrudeln, kann ich auch jede Woche eigentlich oder jedes Mal, wenn wir uns hier treffen, mal eins mitbringen. Ja, das Shiner-Gadget der Woche quasi. Ja, genau, sozusagen. Das haben wir doch gar nicht gesagt. Wir versuchen alle 2 Wochen zu senden. Das heißt, du kannst alle 2 Wochen, wenn denn dann wieder eine Lieferung angekommen ist, können wir... Ich gerne mal was mitbringen. Also ein paar schöne Sachen sind da echt bei. Also zumindest schon mal chinagadget.de oder... chinagadget.de. Das hört sich auch schlimm an. Wäre dann schon mal dein Link-Tipp der Woche oder zumindest kann man sich das mal anschauen. Wenn wir irgendwann mal den Luxus haben, dass jemand für uns Shownotes mitschreibt. Genau. An die Shownotes, bitte. Apropos, das kannst du dann ja derweil erledigen. Da sonst nichts zu tun. Ja. Sollen wir uns wissenschaftlichen Themen nähern? Können wir mal versuchen, ja. Was stand denn als in unserer spontan geplanten Liste auf Nummer 1? Nein. Ah, schön. Ich möchte dir die Büße auf Europa vorstellen. Dann erzähl mal, was sind denn die Büße? Also ich denke jetzt im ersten Moment, da denke ich an irgendeinen Jupitermond und kleine Mönche, die da irgendwie drauf rumrennen. Das hast du schon sehr gut erkannt. Es geht natürlich, da ich gesagt habe, auf Europa und nicht in Europa. Es geht offensichtlich nicht um den Kontinent, sondern es geht um den Jupitermond, genau. Ich bin ja schon ganz stolz, dass du weißt, dass es ein Jupitermond ist. Ja. Einer dieser Monde, die schon von Galileo Galilei entdeckt wurden. 1610, das ist ja nicht so, also das ist ja schon ganz erstaunlich, dass der Mann damals schon optische Instrumente hatte, mit denen er Monde entdecken kann an einem Planeten, der relativ weit weg ist. Ich meine, der Planet ist ja relativ groß, aber die Monde, also wenn wir jetzt über Europa sprechen, Europa ist... Hat er auch den Namen gegeben, oder? Gute Frage. Müsste ich nachgucken, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er Namengeber ist. Also gerade in der Astronomie ist es ja üblich, dass der Entdecker dann auch... Wobei Europa dann wahrscheinlich nicht Europa, wie wir es heute kennen, der Namensgeber war, sondern eher die... Hier, Mythen, Göttin und so weiter. Genau, ich habe gemerkt, wie du vorsichtig versuchst zu umschiffen, ob es ein Gott ist oder eine Göttin. Genau, also ich denke auch, ja, dass er sich da eher an den restlichen, also an der Mythologie bedient hat, genau. Der ist nicht groß, der Mond, oder naja, je nachdem, wie man es sieht. Der Mond ist auch so 3100 Kilometer vom Durchmesser, also vergleichbar mit unserem irdischen Mond. Ich wollte gerade sagen, das ist ähnlich unserem, oder? Genau, die Erde hat so über den Daumen 12.000, also da siehst du so die Größenverhältnisse. Das Spannende an Europa als Mond ist, der hat erstmal einen metallischen Kern, dann kommt ein Steinmantel und dann kommt Wasser, flüssiges Wasser. Und zwar viel, 100 Kilometer dicke Schicht Wasser um den gesamten Mond rum. Das ist ein einziges riesiges Meer. Genau. Weil er verhältnismäßig weit weg ist von der Sonne natürlich, ist viel von diesem Wasser auch gefroren. Etwa 10, 15 Kilometer der oberen Wasserschicht ist fest, also gefrorenes Wasser. Geschlossen komplett? Genau, ja. Okay. Geschlossen, ja, und das kann man sich ganz gut vor Augen führen, wenn man sich überlegt, welche Temperaturen da herrschen. Am Äquator etwa minus 160 Grad, das am Pol frisch. Minus 220. Das ist schon etwas kühler da. Ja. Also würdest du wahrscheinlich nicht in Urlaub hinfahren. Ähnlich wollen. Russland, oder? Ah, wir wollen mal nicht übertreiben. Ja. So nicht ganz so schlimm. Aber es ist kalt da. Der Mond ist ja deutlich kleiner als die Erde, aber trotzdem gibt es dort doppelt so viel flüssiges Wasser wie auf der Erde. Also wirklich tatsächlich viel Erde und damit viel Wasser und damit natürlich die Frage, da ja Wasser eins der Medien ist, wo man sagt, da kann sich Leben entwickeln. Natürlich auch eine tolle Frage, wie sieht's da in diesem Meer aus? Also eins der primären Ziele eigentlich, wo man sagen würde, okay, da will man mal Sonden hinschicken, wenn man das Sonnensystem erforschen will, dann oder wenn man sich gar dieser Frage nähern möchte, gibt es außerhalb der Erde Leben, hat sich irgendwo im Sonnensystem anderswo Leben entwickelt, dann ist sicherlich Europa eins der Ziele, wo man mal hinschauen sollte. Wobei man da jetzt Leben jetzt nicht im Sinne von Aliens, die da rumfliegen, sondern wirklich eher so, geht dann eher so in die Amöben-Bakterien-Richtung. Ja. Ne? Insbesondere, aber trotzdem interessant, ja, wenn man sowas finden würde. Also ich meine, sagen wir mal so philosophisch oder wahrscheinlich auch theologisch, ist es ja jetzt erstmal egal, ob du eine Bakterie findest oder ein Einzeller, weil entscheidend ist, wäre unter diesem Gesichtspunkt halt, wo hat sich noch woanders Leben entwickelt? Ne? Mhm. Sind wir einzigartig auf unserem Planeten oder ist das ein kosmischer Zufall, dass es bei uns auf der Erde Leben gibt oder gibt's überall? Oder gibt's, also sagen wir so, wenn wir in der näheren Umgebung, in der näheren Nachbarschaft schon Leben finden würden, dann wäre, glaube ich, ziemlich klar, dass wir in jedem anderen Sonnensystem auch leben. Ja, da bin ich letztens noch über einen Artikel im Stern gestoßen, den ich auch erst vorbereiten wollte. Es wurde vor gar nicht allzu langer Zeit in weit entfernten Galaxien potenzielle sogenannte Supererden entdeckt. Also Planeten, die um eine Sonne kreisen, und zwar in so einer, also in dieser habitablen Zone, also wo die Erde auch sich drin befindet, wo halt Leben möglich wäre. Da ist halt Wasser flüssig in dem Bereich und die Temperaturen sind angenehm, beziehungsweise da wäre Leben rein theoretisch möglich. Ich meine, dahin zu kommen ist problematisch, ne? Das ist dann wahrscheinlich weiter weg, aber sowas wäre schon interessant, also wenn sowas prinzipiell möglich ist. Was genau sind jetzt die Büßer? Lass mich doch, weil wir gerade drüber gesprochen haben, dass es spannend ist, da hinzufliegen. Das sehen natürlich die Geldgeber aus der Politik nicht so, beziehungsweise die, also die NASA wollte ganz gerne mit der ESA zusammen eine Mission dahin starten. Leider wurden die Gelder aus Budgetgründen wieder abgesagt. Also da war eine Mission für 2020 geplant. Davon hat man wieder Abstand gewonnen. Das ist schon ärgerlich. Das ist schade. Allerdings plant die ESA bereits eine Ersatzmission, die soll JUICE heißen. Hoffen wir mal, dass das stattfindet, weil ich fänd so eine Mission extrem spannend. Aber sagen wir mal, wir würden uns überlegen, okay, wir wollen da hin, wir wollen uns das mal angucken, wie es da auf dem Eis oder vor allem natürlich unter dem Eis aussieht. Dann müsstest du dir natürlich überlegen, wo landest du auf so einem Planeten? Oder auf so einem Mond. Und da bin ich auf einen Artikel gestoßen, der ganz interessant ist, von Dr. Daniel Hopley von der Universität Colorado. Der hat sich, der hat festgestellt, oder der hat eine These aufgestellt, dass es vielleicht gar nicht so einfach ist, auf diesem Planeten, auf diesem Mond, entschuldige, dass ich mal Planet sage, aber die Bedingungen da sind so erdähnlich, sagen wir mal. Steinklumpen, der um einen anderen Steinklumpen fliegt. Alles andere ist Haarspalterei. Ich versuche mal beim Mond zu bleiben. Der gesagt hat, das mag gar nicht so einfach sein, dort einen geeigneten Landeplatz zu finden, denn er bezieht sich da auf eine Formation, die man auch auf der Erde finden kann, und die heißt Büßereis. Büßereis wurde zum ersten Mal von Alpinisten beschrieben und auch gezeichnet, die in Südamerika unterwegs waren und auch im Himalaya. Das sind ganz interessante Eiszacken, die extrem groß sind, bis zu 6 Metern, von Spitze bis zum Grund, die ausgerichtet sind in Richtung Sonne, also mit der Spitze so in Richtung Sonne geneigt. Und die, also ich interessiere mich auch so ein bisschen für Bergsteigerliteratur, die, wenn du, also es gibt am Mount Everest auch so einen Gletscher, den Khumbu-Gletscher, wo die auftauchen, die praktisch unüberwindbar sind für Wanderer oder Bergsteiger, weil du bist also in einem Meer aus Eiszacken, die wenige Meter voneinander entfernt stehen. Ich kenne das noch von Mega Man auf dem Game Boy. Das ist auch, ja, ich komm ja nicht so oft raus. Ja, du bist nicht so oft am Everest. Ja, richtig. Ja, ich auch nicht. Aber also da gibt's offensichtlich gibt's auch auf der Erde Gebiete, wo diese Eiszacken stehen. Und das ist ganz interessant, wie diese Eiszacken entstehen. Du hast eine Eis, sagen wir mal, du hast einen Gletscher und du hast Unebenheiten auf diesem Gletscher, also so leichte Vertiefung. Und jetzt strahlt die Sonne auf diese Vertiefung und du hast natürlich, das Licht wird reflektiert und das reflektierte Licht verfängt sich in diesen Vertiefungen, weil da das ist wie so ein akustischer Sumpf, kennt man ja auch, das Licht wird reflektiert und wird in diese Versenkungen nach unten rein reflektiert. Das heißt, netto hast du also unten in den Vertiefungen, du merkst es methodisch inkorrekt, unten in den Vertiefungen hast du am meisten Licht, wenn man so will, weil es dahin hin reflektiert wird. Okay. Und jetzt schmilzt natürlich da das Eis besonders schnell. An den Spitzen oben nicht so schnell und unten in den kleinen Senken etwas mehr. Und dadurch erhöht sich natürlich diese Potentialdifferenz aus Zacke und Senke. Deswegen wachsen diese Zacken quasi immer größer. Das wird insbesondere dann noch verstärkt, wenn wir von einem Gebiet sprechen, wo der Taupunkt des Wassers unter dem Gefrierpunkt liegt. Weißt du noch, was der Taupunkt ist, mein junger Freund? Nein. Das ist auch kein Problem. Ja. Der Taupunkt ist der Punkt bei gegebener Luftfeuchtigkeit und Temperatur, wo Wasser kondensiert, flüssig wird. Okay, ja. Das ist zum Beispiel in unserem Labor ein Problem, wenn wir im Moment sind wir in einer glücklichen Situation, dass unser Labor klimatisiert ist. Aber ich war mal mit diesen Anlagen, die wir da gerade bedienen, war ich mal in einem Labor, welches nicht klimatisiert war. Das ist insofern ein Problem, wenn du an einem heißen Sommertag die Luftfeuchtigkeit relativ hoch ist, dann kondensiert Wasser an der Außenseite unserer Kühlschlangen. Das hatte ich aber hier in unserem alten Labor auch schon mal. Genau, ja, von dem Labor habe ich gesprochen. Ach, von dem Labor, ja. Ja, da hatte ich das auch schon mal. Du hast schön die Anlage komplett einmal mit Wasser überzogen. Das ist genau der Grund. Der Taupunkt liegt dann etwa bei der Temperatur von diesem Kühlwasser und dann kondensiert das Wasser und das ist natürlich für Hochspannungsgeräte nicht so doll. Wenn jetzt der Gefrierpunkt unter dem Taupunkt liegt, dann passiert etwas, nämlich dass das Wasser an der Spitze dieser Zacke gar nicht erst kondensiert, also flüssig wird, sondern gleich sublimiert, also gleich in den gasförmigen Zustand übergeht. Also aus dem gefrorenen Wasser, wenn es jetzt wärmer wird, wenn die Sonne drauf strahlt, wird Gas, Wasserdampf quasi. Mhm. Dieser Übergang kostet aber relativ viel Energie. Du brauchst also viel Energie, um diesen Übergang, diesen Sublimationsübergang hervorzuheben. Jetzt passiert was Interessantes, wenn du, das ist der Zustand für diese Spitze, die sich, also die Spitze der Spitze quasi, also oben an dieser Eisspitze. Unten in der Senke sieht's aber etwas anders aus. Da hast du eine höhere Luftfeuchtigkeit, weil da ist schon ein bisschen Wasserdampf aufgestiegen. Da hast du eine höhere Luftfeuchtigkeit und deswegen kondensiert da das Wasser. Da wird's flüssig. Dafür, um aus Eis Wasser zu machen, brauchst du nicht ganz so viel Energie. Da brauchst du auch noch viel Energie, aber nicht ganz so viel. Das ist also auch wieder ein Effekt, der verstärkt, dass unten das Eis schneller schmilzt als oben an der Spitze. Okay. Wir haben also zwei Effekte. Zum einen die Sonneneinstrahlung, der Winkel dieser Sonneneinstrahlung und der Tatsache, dass wir so Senken haben, wo sich das Sonnenlicht quasi fängt. Und dieser Geschichte mit dem Taupunkt, der auch noch dazu führen kann, dass sich diese Strukturen ausbilden. Und genau aus diesem Grunde beobachtet man das auch schon auf der Erde, aber Dr. Daniel Hobley hat jetzt behauptet, die Bedingungen auf Europa müssen eigentlich ideal sein, um solche Formationen zu wachsen, um diese Spitzen zu wachsen. Deswegen hat er die Theorie aufgestellt, dass ganz Europa, also der Mond Europa, und zwar so 15 bis 20 Grad um den Äquator rum, komplett aus diesen Eisspitzen besteht. Weil einfach die Bedingungen überall auf Europa ideal sind, um diese Dinger auszubilden. Und das ist natürlich irgendwie eine ganz spannende Vorstellung, dass du so einen Mond hast, der so einen Zackengürtel hat. Da musste man sich... Ja. Irgendeine Sonde da war da nicht mal zufällig in der Nähe, die da mal vorbeigeflogen ist und ein Bild gemacht hat oder so? Was ich gelesen habe, ist, da war mal eine Sonde und die hat sich wohl angeguckt, spektroskopisch angeschaut, wie dieser Mond reflektiert oder strahlt quasi. Und er hat festgestellt, dass ausgerechnet an diesem Gürtel, also um den Äquator rum, die Äquatorregion bildet sich kalt ab. Also da wird weniger Licht reflektiert, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das würde dafür sprechen, dass du da eben so eine sehr zackige Oberfläche hast, in dem Licht reflektiert wird und sich verfängt. Kann natürlich auch andere Gründe haben, muss jetzt nicht der Grund sein, warum... oder der Grund muss nicht zwingend sein, dass du da diese Zacken gewachsen hast, diese Eiszacken, aber es kann ein Grund sein. Das wäre es, müsste man natürlich bedenken, wenn man da mal eine Sonde hinschickt. Ja, nicht am Äquator landen. Genau, ja, das wäre die einfache Lösung. Ja, aber zumindest, es ist ein Problem, was zu umgehen ist in der Tat. Ja. Weil da die Sonne... sehr senkrecht scheinen muss, um diese Zacken auszubilden. Deswegen findet man die auf der Erde auch nur in äquatornahen Regionen. Denn wenn die Sonne oder wenn diese Zacken weit weg stünden vom Äquator und du hast also Zacken, wo die Sonne auch mal sehr auf die Flanken auftreffen könnte, dann schmelzen die einfach von den Flanken, werden dünner und sind irgendwann weg. Die Sonne muss also von senkrecht oben kommen, ziemlich. Hat trotzdem schon eine interessante Vorstellung. Deswegen sind diese Zacken auch geneigt in Richtung Sonne. Und daher auch der Name übrigens. Also die Leute, die das zum ersten Mal entdeckt haben, diese Formation auf der Erde, die interpretieren oder die sahen darin Büßer, die ihr Haupt in Richtung Sonne geneigt haben. Schön. Und deswegen der Name Büßereis. Ja. Ist aber auch schon etwas älter, oder? Ich weiß nicht, also offensichtlich, also ich denke da das... Leute waren, die zum ersten Mal dort im Himalaya unterwegs waren, denke ich, dass es mindestens 100 Jahre her ist, dass da Expeditionen diese Formation zum ersten Mal gefunden haben. Ja. Ja, das war meine Geschichte von Europa. Ich muss ja zugeben, dass ich schon gerne davon Bilder sehen würde. Ich wollte gerade sagen, davon will man Bilder sehen eigentlich. So eine Eishölle. Ja, aber interessant. Ich bin immer noch fasziniert, wie gut du vorbereitet bist. Aber ich bin ja eh nicht gut vorbereitet. Ich bin gespannt, ja. Hast du uns eine Geschichte mitgebracht, die... Habe ich. Wie am Anfang schon erwähnt, wollte ich mit dir mal reden über das Human Brain Project. Oh. Hast du schon mal irgendwas davon gehört? Es kommt mir irgendwie bekannt vor, ja. Und ich habe natürlich gesehen, dass du das hier in die Shownotes geschrieben hast. Und du hast dazu gelesen? Nein, natürlich nicht. Ich wollte gerade sagen, dann wüsstest du wahrscheinlich nicht mehr als ich. Nein, das glaube ich nicht. Nee, ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, ruf es bitte zurück in mein Gedächtnis. Das Human Brain Project, davon habe ich das erste Mal vor, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie anderthalb Jahren oder so gehört, weil ein Freund von mir seine Diplomarbeit in Jülich geschrieben hat. Und sich halt auch für Computersimulationen interessiert und teilweise in seiner Diplomarbeit auch Computersimulationen gemacht hat. Und der hat sich auf eine Stelle beworben, die mit diesem Projekt zu tun hatte, unter anderem. In diesem Projekt geht es schlicht, also wenn man es ganz einfach mal ausdrückt, darum, das menschliche Gehirn komplett mit dem Computer zu simulieren. Ui. Ui, genau. Und zwar, die Frage ist ja, auf welche Ebene man da runtergehen möchte. Und das soll so weit gehen, dass wirklich einzelne Nervenzellen wirklich vernetzten menschliches Gehirn darstellen sollen. Jetzt könnte man sich überlegen, okay, unsere Computer, die wir hier haben, die können doch schon eh alle schneller rechnen als wir. Das täuscht aber. Verglichen mit einem Gehirn ist so ein Computer, den wir hier stehen haben, selbst die leistungsstärksten Rechner sind alles noch lahme Schnecken. Weil unser Gehirn besteht aus Millionen von Nervenzellen, die alle untereinander vernetzt sind, teilweise hochspezialisiert. Wir haben ein unglaubliches Speichervolumen in unserem Kopf. manche mehr, manche weniger. Allein schon der Teil, also unser Bewusstsein macht ja nur einen geringen Teil von dem aus, was unser Gehirn leistet. Alleine die ganzen Sachen, die das Gehirn steuert und regelt, während wir schlafen. Mhm. Also das Atmen, deine Temperatur, dein Blutdruck, dass dein Körper altert, dass alles wächst, dass jedes Organ weiß, was es zu tun hat und wann es das zu tun hat. Und da man immer noch sehr wenig über das menschliche Gehirn eigentlich weiß, möchte man versuchen, das Gehirn mal zu simulieren, um zu sehen, wie sich ein Gehirn verhält unter verschiedenen Bedingungen. Aber simulieren heißt jetzt erstmal auf quasi Software-Ebene. Ne? Also man baut kein Gehirn nach, was dann irgendwo rumsteht, das ist eigentlich schon das völlig falsche Bild, was ich habe. Ne? Also ja, man braucht gar kein Hardware-Gehirn, ein Software-Gehirn würde eigentlich reichen? Nee, man muss schon entsprechende Hardware haben. Aber man braucht dann, also es gibt nicht Hardware oder Software, sondern es muss eine Kombination aus beidem sein. Du brauchst die entsprechende Hardware, also die Rechenleistung, die es schafft, in etwa an die Rechenleistung des Gehirns ranzukommen. Zumindest von der man ausgeht, was das Gehirn leistet oder leisten kann. Und natürlich die entsprechende Software, um das Ganze auch irgendwie vernünftig nutzen zu können. Ich meine, man kennt das ja, du kannst dir einen Computer hier hinstellen, der, weiß ich nicht, 10 Prozessorkerne hat, vor RAM nicht mehr laufen kann. Und dann packst du da Windows Vista drauf und dann ist es vorbei. Also ich meine, Hardware und Software, das muss halt zusammenpassen, das muss stimmen. Und das ist unter anderem einer der Punkte, was dieses Projekt so interessant machen. Das ist ein Projekt von der EU, ist für 10 Jahre angelegt, also schon relativ lang. Die ballern da ungefähr 1,2 Milliarden Euro rein, geplant. Auch ein Riesenhaufen Geld. Und es ist ein riesiges Verbundprojekt. Also Jülich ist nur ein Teil. Also das Computerzentrum in Jülich, die sind ja auch recht bekannt. Die hatten ja auch mal eine Zeit lang irgendwie einen der 10 schnellsten Rechner der Welt oder haben, glaube ich, immer noch. Die übernehmen ein kleineres Unterprojekt von diesem Human Brain Project, also es gliedert sich nochmal in kleinere Unterprojekte, wie es halt bei jedem Projekt ist. Insgesamt sind über 80 Forschungseinrichtungen weltweit an dem Ding beteiligt. Da gehören namhafte Unternehmen zu, wie IBM, BASF, Bosch, SAP, oh, ich glaube BASF war gelogen. Aber allein schon IBM und SAP, riesige Firmen. Jetzt könnte man sich fragen, was haben Firmen wie IBM oder SAP davon, wenn irgendjemand so ein Gehirn zusammenbastelt? Also ich glaube, auf dem Weg dahin ist natürlich schon, die technologischen Entwicklungen sind, glaube ich, immens. Ja, genau. Von daher glaube ich schon, dass sie einen sehr direkten Nutzen aus so einem Projekt haben. Genau, das ist halt der Punkt. Also für die Industrie ist die Seite interessant, die sich hauptsächlich um die Computerentwicklung dabei beschäftigt. Also man muss sich überlegen, da werden 1,2 Milliarden ausgegeben, da werden natürlich neue Rechner von gebaut, neue Architekturen, die Sachen werden vernetzt, möglichst effizient vernetzt. Das ist auch ein Punkt, der bei diesem Projekt groß im Vordergrund steht, und zwar Effizienz von Computern. Mhm. Wenn man sich das mal anguckt, wir haben heute riesige Rechenleistungen, wir haben große Rechenzentren, die jetzt dank des Internets in den letzten Jahren nach und nach mal vernetzt wurden. Es gibt ja auch kleinere Programme, oder was heißt kleine, die sind auch schon relativ groß, sehr alt mittlerweile, SETI at Home. Sowas ähnliches gibt's auch für Molekülsimulationen, für Medikamente, die getestet werden, wo sowas simuliert wird, wo halt größere Rechenleistungen auf viele kleine Rechner verteilt werden. Und im Grunde ist das jetzt sehr ähnlich, nur dass die Rechenleistung nicht auf viele kleine Rechner verteilt wird, sondern auf riesige Rechenzentren, die alle zu einem riesigen Rechnernetz vernetzt werden, um dieses Gehirn zu simulieren. Was ist denn das Ziel eigentlich von dieser Studie? Die wollen also das menschliche Gehirn simulieren in seiner Komplexität. Genau, die möchten in seiner Komplexität das menschliche Gehirn simulieren und dadurch, je nachdem aus welcher Richtung man das Ganze jetzt angeht, von den Forschungspartnern verschiedene Sachen rausfinden. Die Neurowissenschaftler bzw. die Medizin ist sehr stark daran interessiert, sich an diesem Modell anzugucken, wie Gehirnkrankheiten entstehen oder sich verhalten oder ausbreiten. Also dann hat man wirklich mal, wenn das ein funktionierendes Modell ist, oder ein Modell beschreibt ja immer nur die Realität, das kennen wir aus der Physik ja auch, es hat seine Grenzen, aber dann kann man mal versuchen, Vorhersagen zu machen und das Ganze später an irgendjemandem testen. Für die Informatik haben wir, wie schon gesagt, ist halt die sind die Rechnernetze an sich interessant, solche Strukturen aufzubauen, die entsprechende Software zu entwickeln, die Effizienz zu steigern, Das geht natürlich auch in Richtung Mathematik und Physik. Und für die, also es gibt noch einen Punkt, der interessant ist, da geht es dann in Richtung Ethik, was du gerade auch schon gesagt hattest. Wenn man so ein riesiges Computernetz baut, das ein Gehirn schon simuliert, wann ist man an dem Punkt, wo das Ganze eventuell ein Bewusstsein entwickeln könnte? Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ich habe mir als Stichwort noch Skynet aufgeschrieben. Die Frage ist, wann werden wir es bereuen, das Human Brain Project gestartet zu haben? Meinst du, Bewusstsein ist eine Frage der Komplexität? Also wenn ein System nur komplex genug ist, wird es Bewusstsein entwickeln? Oder ist, also ich meine, gut, das wäre die eine Frage, die Alternative wäre halt, ist Bewusstsein oder Geist etwas, was von einer höheren Instanz gegeben werden muss? Jetzt. Das Schöne ist, da wir hier methodisch inkorrekt sind, darf ich mich so weit aus dem Fenster lehnen, wie ich möchte. Ja, ich meine, man kann ja mal seine subjektive Meinung Meine subjektive Meinung ist in dem Fall ja tatsächlich, wenn man was hat, was ausreichend Komplexität erreicht, dass das irgendwann auch sowas wie ein Bewusstsein entwickelt, beziehungsweise dass man so etwas wie ein Bewusstsein herstellt. Das heißt, mit allem drum und dran, ne? Also dann würde dein künstliches Gehirn auch anfangen zu träumen, beispielsweise. Zum Beispiel, ja. Ich glaube, der Punkt ist dann erreicht, wenn. Oder Angst zu haben. Ja, genau. Also so menschliche Angst vorm Sterben vielleicht sogar, vorm Ausschalten. Wer weiß. Also Isaac Asimov hat dazu ein paar schöne Geschichten geschrieben. Zum Beispiel eine von so einem Computer, der auch die Welt beherrscht, ähnlich wie Skynet, und der nachher Selbstmord begeht, weil ihm langweilig ist. Also weil er keine Partner hat. Ja, beziehungsweise schön, keine Partnerin. Aber da kommt man dann wirklich in so einen ethischen Punkt irgendwann. Oder an so einen ethischen Punkt. Ich meine, was unterscheidet eine Lebensform, da gehen wir schon Richtung Star Trek, was unterscheidet so eine Lebensform, die halt aus Schaltkreisen besteht, von einer Lebensform, die halt aus biologischen Schaltkreisen besteht? Im Grunde genommen nur die Bausubstanz. Ne? Ja, also die Frage ist halt, würde die Bausubstanz... wenn man die Religion und den ganzen Mist jetzt mal außen vor lässt. Ja gut, die könnte es ja in das künstliche Gehirn dann auch einsetzen. Ne? Ich meine, auch nebenbei eine sehr interessante Frage. Würde ein künstliches Bewusstsein eine Spiritualität oder eine Religion entwickeln? Würde es vielleicht sogar uns als Götter ansehen, weil wir es entwickelt haben? Und welche Konsequenz wäre es, wenn das künstliche Bewusstsein dann feststellen würde, wie fehlerbehaftet wir sind und dass es sich vielleicht viel schneller entwickeln kann? Dann sind wir bei Skynet. Dann sind wir schnell weg, ja. Sind wir schnell weg vom Ich finde, insgesamt ist das ein sehr, sehr interessantes Projekt. Also läuft jetzt an oder wie? Genau, das läuft jetzt an, langsam. Das hat eine lange, lange... 10 Jahre, hast du gesagt. Ne? Genau. Auch eine lange Begutachtungsphase gehabt. Das kennt man ja. Also gerade so Riesenprojekte werden elendig lange begutachtet. Ja, geht ja auch um viel Geld. Genau, geht um eine Menge Geld. Aber wie gesagt, sind ein paar wirklich namhafte Firmen dabei, auch ein paar namhafte Universitäten, eine ganze Handvoll aus Deutschland, aber auch noch sowas wie Harvard, Cornell, Yale, also die großen, die man so aus Film und Fernsehen kennt, sind auch alle mit dabei. Es gibt allerdings noch ein ähnliches Projekt in den USA, das Brain Activity Map Project. Da geht es darum, die Gehirnaktivität von Menschen, beziehungsweise nicht nur von Menschen, sondern generell von Lebewesen, mal komplett aufzuzeichnen. Also mit dem, was man heute hat, von MRT, wir schneiden auf und gucken rein, mal zu gucken, was das Gehirn überhaupt macht. Da ist übrigens ein großer Geldgeber auch das Department of Defense. Ja. Wer hätte es erwartet? Natürlich wird es in diesem Human Brain Project, da wird auch der ein oder andere Rüstungskonzern mit drin stecken, auch wenn er nicht direkt drauf steht, aber künstliche Intelligenz ist natürlich fürs Militär auch sehr interessant. Ich finde das Thema insbesondere deswegen ganz interessant, weil ich erst gestern die Big Bang Theory Folge gesehen habe, wo Sheldon Cooper versucht oder sich ausrechnet, dass er mit seiner normalen Lebensspanne nicht mehr den Zeitpunkt erreicht, wo er sich auf eine Festplatte quasi downloaden kann. Oh ja, das ist übrigens auch ein Punkt. Wenn man wirklich in der Lage ist... ja, so, deswegen spreche ich das an. Genau, so eine komplexe Struktur wie so ein Gehirn, danke, hätte ich fast vergessen, wie so ein Gehirn halt zu simulieren, dann ist man irgendwann auch an dem Punkt, mal den... oder man kommt vielleicht irgendwann mal zu dem Punkt, ein Gehirn downzuladen, wie du das so schön sagtest. Also ja, wirklich den aktuellen Zustand eines Gehirns einmal zu speichern. Und dann im Grunde genommen den Moment des des Todes unbedeutend zu machen, wenn man so will, weil man von dem Moment natürlich, also ich meine, der erste Zustand wäre einfach nur erstmal kopieren und dann irgendwo ablegen. Mhm. Aber es wäre ja auch denkbar, sich in ein System zu begeben, dann später, was sich weiterentwickeln kann, ja, und weiterleben kann. Quasi. Literatur, die ich dazu empfehlen kann, Otherland. Oh, Otherland hast du gelesen? Habe ich gelesen, ja. Zumindest den ersten Band. Danach ging mir das mit den Affen, die auf Steinen sitzen, irgendwann auf die Nerven. Da waren auch Affen. Die ja, waren. Das, das fand ich nicht so. Aber Otherland an sich fand ich sehr schön. Du empfiehlst jetzt von einer Romanserie bestehend aus vier zumindest Bänden, schon mal den ersten Band. Vielleicht weil was aus 1000 Seiten jeder Band besteht. Ja, der erste Band ist ja eh nur Einleitung. Und dann kann man sich ja immer noch entscheiden, ob man nach der Einleitung weiter über Affen lesen möchte, die auf Steinen sitzen oder nicht. Aber sonst, ich muss sagen, abgesehen von diesem, das ist halt diese spirituelle Ecke in diesem Roman, die ging mir richtig auf die Nerven. Ansonsten finde ich den aber super. Würdest du denn in Erwägung ziehen, dein Gehirn downzuloaden auf eine auf ein System, wenn das Ende deiner Lebenszeit erreicht ist? Boah, das ist eine sehr gute Frage. Irgendwann, einerseits musst du sagen, ist ja schön, wenn irgendwann mal Schluss ist, ne? das ist Ansichtssache. andererseits, ich weiß nicht, man ist dann, also die Frage ist, wie existiert man dann weiter, ne? Also bin ich dann eher so Terminator-mäßig, kann durch die Gegend rennen, oder bin ich dann eher so, weiß ich nicht, so ein... Das ist eine Frage der Sensorik, ne? Also ich glaube, da ist die Sensorik jetzt schon weiter als diese Fähigkeiten, Gehirn nachzubilden. Da braucht man sicherlich noch ein paar Jahre, aber ich meine, einem technischen Gerät, sage ich jetzt mal, Sicht zu geben, Augen zu geben, das ist ja nun mal ein Problem, was einigermaßen gelöst ist, würde ich sagen. Ja, Bewegung sicherlich auch in gewisser Weise. Ja, Asimov. Genau, ja. Der gern mal die Treppe hochfällt bei einer öffentlichen Vorführung. Also von daher denke ich, das wird ein kleineres Problem sein. Ja. Von daher glaube ich, könnte das Leben noch ganz... Ich meine, betrachten wir einfach mal so unseren normalen Tagesablauf. Die meiste Zeit verbringen wir doch eh im Internet. Ja, stimmt. Dafür braucht man sich nicht unbedingt bewegen können. Stimmt. Also von daher... Viele Leute leben in Facebook. Ausschließlich. Gut, du kannst nicht mehr so viele Neuigkeiten posten, weil nicht mehr so viel passiert in deinem Leben. Kommt halt drauf an, wenn du noch ein bisschen draußen rumlaufen kannst. Wobei ich glaube, die meisten Sachen auf Facebook sind ausgedacht, oder? Die hat man nicht wirklich alles erlebt, oder? Doch. Also du bist ja nicht bei Facebook. Nein, aus politischen Gründen, ja, bin ich nicht bei Facebook. Mich findet man da ja, ich glaube, 90% aller Facebook-Statusmeldungen sind, was die Leute gerade essen. Wow. Wo sie gerade sind und welchen tollen Urlaub sie gerade machen, den die anderen halt beneidenswert bitte mit angucken sollen. Facebook hat ein paar praktische Seiten, gerade wenn man Sachen organisieren möchte, aber diese ganzen Statusmeldungen sind 90% für den Arsch. Gut, halt darf also Arsch fest. Sagen, ne? Hier darf man methodisch inkorrekt sein. Also halten wir also fest, dieses Human Brain Project ist wichtig, damit Menschen auch noch über den Tod hinaus Statusmitteilungen posten können. Richtig. Eine Frage noch, also der Anspruch ist also, das menschliche Gehirn nachzubilden. Wo steht man denn eigentlich? Also was kann man denn gerade nachbilden? Hast du eine Ahnung, wie komplex ein Gehirn sein kann, was man kann man eine Fliege nachbilden einigermaßen? Oder kann man eine Maus nachbilden? Oder? Also ich glaube, sowas wurde noch nicht probiert, weil man kann natürlich Systeme nachbilden, die sich verhalten wie eine Maus, sagen wir mal. Also die genauso reagieren. Aber das ist ja noch weit entfernt von eigentlich, also von wirklichen Gehirn nachzubilden. Soweit ich weiß, ist dieses Human Brain Project das erste Mal, dass wirklich sowas Großes, Komplexes simuliert werden soll. Ist ja schon recht sportlich, dann ja, also das menschliche Gehirn nachzuempfinden. Also, aber das ist aber auch das, wo es am meisten Kohle für gibt, ne? Wenn du halt sagst, ich möchte Mäusehirne simulieren, da wirst du nicht so viele Geldgeber finden wie ich will ein menschliches Gehirn simulieren. Der Sinn ist einfach, ja, oder der Nutzwert ist natürlich ein ganz anderer, richtig, wenn du ein menschliches Gehirn verstehen kannst letztendlich. Und ich habe auch ein bisschen auf der Homepage vom Human Brain Project rumgelesen als Recherche. Da gibt's unter anderem eine Kategorie Why Now, also warum genau jetzt. Und ein Punkt war, neben jede Menge politischen Geschwafel, dass die Computerentwicklung in den letzten 2-3 Jahrzehnten so explosionsartig durch die Decke gegangen ist. dass man jetzt glaubt, in der Lage zu sein, genug Rechenleistung zur Verfügung stellen zu können oder innerhalb der nächsten 10 Jahre genug Rechenleistung zur Verfügung stellen zu können, um jetzt so ein Riesenprojekt in Angriff zu nehmen. Weißt du, ob es erstmal nur darum geht, ein Gehirn in einem Ist-Zustand zu simulieren, oder wird es auch darum gehen, dem Gehirn, diesem künstlichen Gehirn quasi die Möglichkeit zu geben, zu lernen? Also ich denke da so an sich, also auf der Gehirnebene wären das ja vermutlich Synapsen, die sich irgendwie verbinden müssen oder Leitungsbahnen, die dann geschlossen werden müssen. Also so neuronale Netze als Stichwort wäre ist das der Anspruch vom Human Brain Project? Weiß ich nicht. Das weiß ich leider nicht. Ich meine, ohne Zweifel wird es der nächste Schritt sein. Keine Frage. Wenn du ein System abgebildet hast, dann wirst du ihm als nächstes die Freiheit geben, sich weiterzuentwickeln. Aber wobei, dann ist natürlich die Frage auch wieder, ob er das dann willst. Ne? In dem Moment, wo ihm die Freiheit gibt, könnte sich so ein Gerät ja rasant entwickeln. Ja, also die Grenzen setzt dann irgendwann die Hardware, ne? Ja, genau. Wenn du dann anfängst, dem Gerät noch Arme und Beine zu geben und Schraubenschlüssel, fängt er an, den Deckel aufzumachen und sich weiterzuentwickeln. Wenn er irgendwann Hasta la Vista sagt und wegfließt. Genau, ja. Ja, so interessantes Thema. Das, denke ich, werden wir dann in den nächsten Monaten und Jahren noch ein bisschen weiterverfolgen. Ja, wenn es dazu Neuigkeiten gibt, lassen wir die gerne wieder einfließen. Ich habe auch noch was mitgebracht. Diesmal kein Thema, sondern ein... Ich muss anders anfangen. Wie du sie diese schlecht vorbereiteten Menschen. Ne? Wie du ja sicherlich weißt, sind wir verhältnismäßig häufig in der Situation, dass wir Experimente vorführen. Kann vorkommen, ja. Wir müssen ja übrigens noch eins zurückbringen. Ah ja, gut. Ja. Wir haben diese große Leidenschaft, Wissenschaft zu vermitteln und insbesondere auch an Kinder zu vermitteln. Und deswegen denken wir uns immer mal wieder Experimente aus, die physikalische Sachverhalte oder naturwissenschaftliche Sachverhalte irgendwie aufzeigen. In dem Zusammenhang habe ich heute was mitgebracht, weil ich ein Video natürlich im Netz gefunden habe. Und das wollte ich mal ausprobieren. Also quasi eine geklaute Idee. Ja, gut. Das Übliche. Das halt. Übliche bei uns. Die wenigsten Experimente sind neu entwickelt, aber... Die wenigsten? Von uns? Ja, keine. Wenn, dann sind wir ehrlich. Ich habe dieses Experiment habe ich noch nicht ausprobiert, deswegen kann ich dir nicht sagen, ob es funktioniert, aber das macht es natürlich spannender. Was siehst du hier? Wolltest du dir nicht erst das Video mal zeigen? Nein. Du willst das direkt ausprobieren? Ja, ich wollte eigentlich sogar behaupten, ich habe mir das Experiment selber ausgedacht, aber... Okay. Schade, vorbei. ich sehe drei leere Eier. Also die sind ausgeblasen. Genau, drei ausgeblasene Eier. Wir nehmen erstmal sind eins. Die noch von Ostern? Nein, die habe ich frisch für diese Show. Ich habe mal wieder weder Kosten noch Mühen gescheut. Und drei Eier, Bio-Eier übrigens. Nachdem du uns schon erzählt hast, wie du bei völlig skrupellos bei China Gadgets Dinge kaufst, habe ich, um uns hier karmamäßig wieder ins Gleichgewicht zu bringen, habe ich Bio-Eier gekauft. Kontrolliert ökologischer Erzeugung. Ja. Was hast du mit den ausgeblasenen Eiern gemacht? Weggeschmissen. Nein, Quatsch. Rührei? Rührei. Wir haben hier also dieses Ei. Ja. Und wir haben... du hast freundlicherweise auf meine Weisung Wasserstoff in Luftballons mitgebracht. Ja, Angst habe ich in erster Linie jetzt. Du schneidest mal bitte diesen Luftballon an. Warum kriege ich immer die Dinger mit dem Wasserstoff, an einem um die Ohren fliegen kann? Versuch das mal vorsichtig. Schneid mal hier irgendwo so ein kleines Loch rein. So, warte mal, das war noch nix. Ne? Ich steche mal hier nochmal durch. Wir sind ja eher so... Ja, jetzt ist das schon ein verdammt großes Loch. Ja, okay. Wir versuchen jetzt, warte mal, ich werde noch, kommt es schon raus? Oder ja, das noch? Kommt schon. Okay, ja, dann müssen wir jetzt handeln. Wir werden jetzt versuchen, das eine Ei mit Wasserstoff zu befüllen. Hast du es genau drauf? Ich hoffe, man hört es ein wenig zwischen. Warte mal, ich lasse mal oben noch ein bisschen rauslaufen. Also das Ei hat zwei Löcher, eins unten, eins oben. Wir versuchen da jetzt Wasserstoff einzubringen. Sollte reichen, oder? Jetzt hab ich's. Ich lasse das hier mal vorher irgendwo. Vielleicht brauchen wir das gleich noch. Okay. Ja, wir haben ja noch ein. Ja, okay. Soll ich mal? Warte, ich habe jetzt ein Streichholz angemacht und werde versuchen, dieses Ei oben zu entzünden. Das Loch oben vielleicht zu klein? Das hat schon mal ganz fundamental nicht funktioniert. Das ist so wie der Übliche halt, ne? Was ist denn, wenn du mal das große Loch anzündest? Meinst du, da ist das? Da war ja gerade wirklich ein winziges Loch unten. Hast du das vorher eigentlich mal ausprobiert? Nein, habe ich dir gerade schon erzählt. Achso, hast du nicht? Das habe ich noch nicht ausprobiert. Okay, das hat schon mal nicht funktioniert. Gut, wir versuchen den zweiten Luftballon. Wir machen das jetzt so. Du hältst dieses. Soll nicht ein anderes drauf? Ja, das ist nicht so das Wahre. Ich fühle mich, halt du mal bitte das Ei. Ich fühle mich seltsam erinnert an unsere üblichen wissenschaftlichen Vorführungen. Was denn? Weil irgendwas nicht funktioniert, bitte. Das halte ich für. Willst du den ganzen Ding oben abschneiden? Ja, ich mache das jetzt mal ordentlich. Ja. Soll ich oben zuhalten oder? Genau, du. Wie du ja weißt, ist Wasserstoff leichter als Luft. Das heißt, du hältst das obere Loch zu und ins untere versuche ich jetzt Wasserstoff strömen zu lassen. Ja, soll man das nicht erst oben mal ein bisschen durchströmen lassen? Ja, ich würde den Finger jetzt erst wegnehmen, genau, und dann lasse ich ein bisschen durchströmen. Warte mal. Okay, kommt. Es zischt. Jetzt mach mal den Finger drauf. Okay, ich lasse noch ein bisschen rein. Dann halt mal zu, dann haben wir noch einen Versuch. Okay. Aufs. Genau, Finger noch drauf. Ja, aber, vielleicht sollte ich den Ballon nehmen. Nee, warte mal, ich mach den jetzt, ich mach den dicht. Okay. Und jetzt versuchen wir das anzuzünden. Streichholz an. Finger weg. Oh. Okay. Meine Ohren piepen ein bisschen. Oh, guck mal, wie das qualmt hier drin. Wir haben Rauchmelder hier drin, oder? Ehrlich? Ja. Mach mal Tür auf. Hui. Mein Kabel ist zu kurz. Okay, das war überraschend. Mach mal kurz die Tür. Also, da kannst du nicht. Nee, kann ich nicht. Ich mach mal ganz kurz die Tür noch auf. So, Tür ist auf. Gut. Der Rauch verzieht sich. Das war überraschend. Vielleicht sollten wir mal kurz drüber sprechen, was eigentlich. So wie es immer bei uns läuft halt, ne? Vielleicht sollten wir mal kurz drüber sprechen, was ich eigentlich erwartet habe, während du hier anfängst, die Eierschalen wegzuräumen, die sich hier überall verteilt haben. Also eigentlich hatte ich mir erhofft, dass wir Wasserstoff in dem Ei haben. Eigentlich fängt man dann an, den Wasserstoff an der Oberseite am oberen Loch einfach zu verbrennen. Also den Wasserstoff, der sich halt mit dem Sauerstoff der Umgebungsluft mischt, oder? Genau, ja, genau. Also okay. Das geht so lange gut. Also an diesem oberen Loch des Eis befindet sich also eine kleine Flamme. Das geht normalerweise so lange gut, bis etwas im Ei, das Ei ist ja als erstes gefüllt mit reinem Wasserstoff, es geht so lange gut, bis wir ein Gemisch also oben verbrennen wir den Wasserstoff und durch das untere Loch im Ei wird Luft und damit auch Sauerstoff nachgezogen ins Ei rein. Und jetzt passiert etwas, wenn wir ein Mischungsverhältnis haben vom Sauerstoff zum Wasserstoff von 2:1. Das nennt man Knallgas. Dann geht das Ei hoch. Normalerweise hat man dann noch ein bisschen Zeit, die Hand wegzuziehen. Das hat jetzt gerade nicht so geklappt. Außerdem hat uns etwas die Lautstärke überrascht. Wie gesagt, hatten wir das vorher nicht geübt. Und die Rauchentwicklung. Die Rauchentwicklung. Wobei, die muss halt vom Streichholz eigentlich kommen. Ja, die kommt vom Streichholz. Aber die hat sich halt durch die Explosion einmal schön so verteilt. So viel zum, also ruhig mal zu Hause ausprobieren, wenn ihr gerade Wasserstoff zur Hand habt. Ansonsten, wir geben auch gerne welchen raus. Genau, also schon beachtlich, muss ich sagen, was so ein kleines Ei rumst. Ja, nächstes Silvester keine Böller mehr, da gehen wir Eier kaufen. Gibt es Eier. Hat mich jetzt echt ein bisschen überrascht, die Stärke. Ja. wahrscheinlich hatten wir direkt ein, was heißt wahrscheinlich, mit Sicherheit hatten wir direkt ein explosives Gemisch. Genau, da könnte man sich jetzt mal überlegen, warum das war. Entweder haben wir gerade den Wasserstoff so am Ei entlang geströmt oder vorbeigeströmt, dass sofort ein Sauerstoff-Wasserstoff-Gemisch reingekommen ist. Wahrscheinlich hatten wir gerade, als wir bei unserem allerersten Versuch, der nicht hochgegangen ist, hatten wir wahrscheinlich viel zu viel Luft drin. Das heißt, wir haben überhaupt gar nicht diese Schwelle der explosiven Mischung erreicht. Und beim zweiten Versuch waren wir glücklicherweise genau in dem Bereich, wo es Bumm macht. Ich stelle gerade fest, dass wir glücklich sein können, Brillenträger zu sein, weil hier liegt hier wirklich überall diese Eierschalen rum. Ne? Also das hätte ins Auge gehen können. Aber wenn wir im Chemiepraktikum was gelernt haben, dann ist es Brillentragen. Ja, genau. Also und das machen wir immer zu. Ja. Ach guck mal, es ist haargenau wie bei unseren Kindervorstellungen. Entweder das funktioniert nicht oder es funktioniert so gut. Mit einem riesigen Knall. Genau, mit einem riesen Knall. Ja, und noch eine Gemeinsamkeit zu unseren Kinderveranstaltungen. Wir haben häufig am meisten Spaß. Aber hallo. Gut, nach diesem erfolgreichen Experiment. Das machen wir jetzt öfter, ne? Ich würde vorschlagen, wir versuchen jetzt jedes Mal ein Experiment zu machen. Ja. Oder zumindest eins zu zeigen. Vielleicht. Ja. Aber zumindest sollte, da wir ja Experimentalphysiker sind und nicht so sehr Theoretiker, sollten wir das auf jeden Fall versuchen. Kurz gesagt, wir waren zu dumm, um Theoretiker zu werden. Sollten wir auf jeden Fall gelegentlich hier Experimente machen, ja. Das ich bin auch stark dafür, macht auch Spaß. Bringt so ein bisschen Knall in die Sendung. Genau. Schlechte Wortspiele. Reinhard, weißt du, was heute für ein Tag ist? Nein. Warte mal, ist heute der 4. Mai? Nein. Nicht? Wie viel haben wir denn heute? Das weiß ich auch nicht, aber... Heute ist der? Nee, mehr ernsthaft. Der 6. Mai. Verdammt, ich habe den Welt-Star-Wars-Tag verpasst. Was? Davon habe ich getwittert. Echt? Verdammt. Ja. Ich habe wieder den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als über den Welt-Star-Wars-Tag getwittert. Ach, egal, nein, okay, was der, der ist natürlich schon längst wieder vorbei. Heute ist Montag. Um genau zu sein, heute ist Music Monday. Music Monday? Ja, sagt dir nichts. Nee. Mir auch bis vor kurzem nichts. Offensichtlich ein Tag, an dem in Kanada irgendwie die Musik gefeiert wird oder man singt zumindest relativ cool. Viel. Was ich aber interessant finde in dem Zusammenhang ist ein Video, was ich dir zeigen möchte, oder ein akustisches Video, also eher ein Musikstück, was ich dir zeigen möchte. Chris Hadfield. Ah, wer? Ist, ja, ich sehe, du hast in deinem Studium gelernt, erstmal erstmal Wissen zu tun. Ja, natürlich. Also das ist wirklich was man in jedem Studium lernt. Völlige Selbstsicherheit bei kompletter Ahnungslosigkeit. Genau, ja. Chris Hadfield ist im Moment Commander der ISS, der Internationalen Space Station, International Space Station. Er ist nebenbei auch Kanadier. Nebenbei, das muss ich auch noch sagen, Chris Hadfield, das ist wirklich ein Tipp, dem sollte man auf Twitter folgen. Weil der twittert ständig. Der hat da oben auch sonst nichts zu tun. Ja, ich bin tatsächlich ganz erstaunt. Ich meine, die Zeit da oben ist ja wirklich kostbar. Ja, ne? Ja. Und er nutzt wirklich teuer. Die freie Zeit, um zu twittern. Und das ist extrem interessant, weil er aus seinem Alltag twittert. Also er zeigt zum Beispiel Videos, wie er isst, wie er trinkt. Da habe ich ein paar von gesehen. Die sind echt gut. Wie er schläft und alles Mögliche. Er twittert sehr viele Fotos, also er fotografiert sehr viel aus der Aussichtskuppel. Ich habe ein Video gesehen, wo er versucht, einen Lappen auszubringen im Weltall. Genau. Großartig. Ja, das sind so Sachen, so Alltäglichkeiten eigentlich, aber hochinteressant. Und was er unter anderem da auch gemacht hat und gezeigt hat, ist Gitarre spielen. Und er hat ein Projekt gemacht zusammen mit den Bare Naked Ladies. Haben sie ein Lied aufgenommen mit einem Kinderchor noch. Und das ist zur Hymne für diesen Music Monday geworden. Ach, also schön. Heute wollen sie zusammen singen. Er eben oben in der ISS, er spielt Gitarre und singt dazu und die Bare Naked Ladies spielen dazu und ich glaube so ganz Kanada soll halt mitsingen. Und dieses Lied wollte ich dir mal zeigen. Aufgenommen Ja, also der Song wurde natürlich schon vor seinem Abflug aufgenommen, natürlich. Aber ich glaube, heute wollen sie es live spielen. Das, übrigens, mal nebenbei. Ich warte seit ungefähr 5 Minuten, dass du auf Start drückst. Aber das ist tatsächlich noch interessant. Ja. Ich habe mich gefragt, müsste da nicht eine Riesenlatenz sein? Ne? Also wenn du so mit dem Weltraum versuchst, gemeinsam einen Song zu spielen. Ne? Stimmt. Müsste da nicht eine Latenz sein, die groß ist? Wobei, es gibt ja auch für Leute, die auf dem Land leben und als Alternative zur Drossel kommen, die ihr Internet über, ich weiß gar nicht, wie der Anbieter heißt, ich glaube Strato oder so, über einen Satellit, wo man leider immer noch das Nadelöhr hat beim Upstream, dass man halt das Ganze über eine ISDN-Leitung schickt, aber die bekommen das halt auch über einen Satelliten runter, also gesendet quasi. Ich weiß nicht, wie es da mit Latenzen aussieht, aber ich kann mir auch vorstellen, dass eine gewisse Latenz vorhanden ist. Also um kurz den Begriff Latenz zu erklären, das sind also Laufzeitunterschiede. Ja. Also wenn wir jetzt, du wärst oben und ich wäre unten, wir würden gemeinsam singen, dann würde dein Signal halt etwas später ankommen bei mir. Fakt ist, also diese Latenz ist relativ kurz. Wenn du schon bei der normalen Kommunikation geht ja relativ viel über einen Satellit. Ja. Und da hast du schon eine relativ kleine Latenz. Ich kann dir jetzt leider nicht sagen, wie viel, wie kurz die ist. Kann man sich sicherlich ausrechnen. Und da geht die Information erst zum Satelliten und wieder zurück. In diesem Fall sitzt halt einer oben an der ISS und kommuniziert mit dir. Und dieser Laufzeitunterschied ist halt um die Hälfte kleiner, weil der Weg nur einmal zurückgelegt werden muss. Irgendwo hier in den Notizen oder in diesen Kommentaren hat halt auch einer ausgerechnet, wie hoch die Latenz sein muss. Und die ist halt minimal. Interessant. Jetzt zeige ich dir den Song. Juhu. Der wird dir nicht gefallen. Es wird nicht dein Musikgeschmack sein, weil es ist natürlich ein Popsong. Aber ich mag manchmal auch Popsongs. Ich lerne gerade Popcorn. Popcorn als Klavierstück. Yep. Gut, wir hören mal rein. Welcome to the cupola. Ready to play a little music? Indeed. Your scenery looks a little nicer than ours. Have you got everything you need? Do you have your trusty floating guitar pick with you? Excellent. Mine is subject to gravity. Yeah, I know. Yours matches your mission patch. Gleeks, are you guys ready to do this? Yeah! Chris, ready to go? Yes, Ed, I'm ready. Okay. Let's do this. Let's do it. Solid fuel wires, turn the key and light the fire. We're leaving Earth today. This rocket's burning bright. We'll soon be out of sight and orbiting in space. Push back in my seat. Look out my window, there goes home. That ball of shiny blue houses everybody anybody ever knew. So sing your song, I'm listening. Out where stars are glistening, I can hear your voices bouncing off the moon. If you could see our nation from the International Space Station, you know why I want to get back soon. 18,000 miles an hour, fueled by science and solar power, the ocean's racing past. At half a thousand tons, 90 minutes moon to sun, a bullet can't go half this fast. Floating from my seat, look out my window, there goes home. That brilliant ball of blue is where I'm from and also where I'm going to. sing your song. I'm listening out with stars. I'm listening. I can hear your voices bouncing off the moon. If you could see our nation from the International Space Station, you know why I wanna get back soon. All black and white just fades to gray. Where the sun rises 16 times a day. You can't make out borders from a here. Just a spinning ball to fill a tiny atmosphere. Push back in my seat. Look out my window, here it comes home. What once was fueled by fear now has 50 nations orbiting together here. So sing your song, I'm listening. Out where stars are glistening, I can hear your voices bouncing off the moon. If you could see our nation from the International Space Station, you know why I wanna get back soon. Or you know why I wanna get back soon. You know why I wanna get back soon. Yeah, you know why I wanna get back soon. You know why I wanna get back soon. Schönes Lied. Ja, das freut mich, dass du das hast, weil normalerweise bist du ja so... Nee, ist auch nicht so meins, aber... so unkommerziell unterwegs, aber gut. Ja, schon kommerziell, aber die andere Richtung halt. Ne? Also was ich halt wirklich spannend finde, ist, dass die ISS so ins Bewusstsein rufen dadurch, dass die Kinderchöre oder da in Kanada mit dem Astronauten gemeinsam gesungen wird. Und ich glaube, das ist schon ganz interessant. Und Leute fangen sich an, damit zu beschäftigen, was da oben eigentlich passiert. Also besonders wertvoll finde ich halt, dass dieser Astronaut Chris Hadfield so viel twittert. Kriegst du eigentlich Geld von ihm, wenn du seinen Namen sagst oder so? Nein, ich finde es halt wichtig. Ja. Ist ein gut, ja, ist, ja, ein, ist ein guter. Ist ein guter, ne? Und nein, falls Leute dem halt followen wollen, also in den Shownotes werden wir das Video verlinkt haben. Für die Shownotes brauchen wir auch noch eine Homepage, ne? Da kümmerst du dich ja halt drum. Natürlich. Ich kümmere mich um den wissenschaftlichen Inhalt und den möchte ich jetzt dadurch wieder abbilden, dass wir über das nächste Thema sprechen. Ich habe noch ein Thema mitgebracht und das Thema heißt die kleinsten Raumanzüge der Welt. Wir haben gerade schon mal darüber gesprochen, dass wir auch gerne Experimente mit Kindern und für Kinder machen. Das klingt jetzt komisch. Also, für Kinder machen. Ja. Wir versuchen die Naturwissenschaft, Kindern die Naturwissenschaft nahezubringen. Das klingt schon besser. Danke. Und was ist eins unserer technischen Geräte, an die wir eigentlich immer gehen, wenn wir irgendeine Kindergruppe hier an der Universität zumindest haben? Nicht wenn wir Show-Experimente machen irgendwo außerhalb, sondern wenn hier mal wieder eine Kindergruppe ist, die wir durch die Labore führen. Das Gerät, was immer funktioniert mit relativ wenig Aufwand, ist unser Elektronenmikroskop. Warum lachst du? Das immer funktioniert mit wenig Aufwand. Ja, aber das Ding ist antik. Aber es funktioniert meistens, das stimmt. Das ist aber nicht das, womit man die Kinderherzen gewinnt. Die gewinnt man mit Stickstoff, Bananen, Sahne und Milch. Und wie wir gerade festgestellt haben, mit Eiern. Ja, und mit Eiern. Und wieder klingt es komisch, danke. Bleiben wir vielleicht bei einem Elektronenmikroskop. Ja. Also das Elektronenmikroskop benutzt im Gegensatz zum Lichtmikroskop Elektronen, um sich Dinge anzusehen, würde ich sagen. Kleine ja. Dinge. Deswegen ist es Mikroskop. Das macht man mit Elektronen, weil die Wellenlänge von Elektronen kleiner ist als die von Licht. Dazu sollte man sagen, dass man Elektronen auch als Welle betrachten kann, so wie Licht und nicht nur als Teilchen. Danke, Genau. Und weil eben diese Wellenlänge kleiner ist, kann man jetzt mal so ins Unreine gesprochen, kann man auch sich Strukturen angucken, die kleiner sind als das, was man sich anguckt. Wenn man dann so mit Licht rumdreht. Ja. Also nimmt man Elektronen und schaut sich Gegenstände an. Das machen wir hier normalerweise in unserem Arbeitsgebiet, sagen wir mal, mit Kristallen oder Oberflächen, die man sich sehr genau anschauen möchte. Wenn wir Kinder hier haben, dann sind Kristalle häufig nicht so spannend. Dann machen wir andere Dinge, dann schauen wir uns Insekten an. Die Fliege standardmäßig? Die Fliege, wir haben eine getrocknete Fliege. Ich bin das eine oder andere Mal in den Universitätskeller gelaufen. Hast Fliegen gesammelt? Nein, ich habe Spinnen gesammelt. Spinnen gesammelt und die dann im Elektronenmikroskop angeguckt. Das ist natürlich sehr spannend. Also, vorher vergoldet, oder? Natürlich. Ja. Ah, schön. Also, wenn du sowas schon einwirfst. Ja, Entschuldige, Podcast, dann musst du auch sagen, warum wir. Muss halt elektrisch leitend sein, was man sich da anguckt. Genau, denn die Elektronen, mit denen man auf das Objekt schießt, die müssen ja irgendwie wieder abgefüllt werden. Und da wir hier so dicker haben, vergolden wir die Sachen dann. Ich, genau deswegen mahne ich, dass du das erklärst, weil ich möchte nicht, soll nicht so aussehen, dass wir mit Steuergeldern hier Insekten aus dem Universitätskeller. Das ist halt Standard, man bespattert die Sachen mit Gold, mit einer ganz, ganz, aber wirklich einer hauchdünnen Goldschicht, um die elektrisch leitend zu machen. Genau, also das machen wir, damit man diese Tiere überhaupt erstmal sehen kann in dem Gerät. Es gibt ein Problem bei diesem Verfahren, wie ich finde. Keine Farbe? Nee, das ist auch ein Problem. Ja, das Problem ist, die Messung findet im Vakuum statt. Ja, die Elektronen, man hätte ein Problem, diesen Vakuumstrahl bei Atmosphärendruck zu betreiben. Deswegen ist man im Vakuum. Du hast gerade gesagt, diesen Vakuumstrahl bei Atmosphärendruck zu betreiben. Ja, Elektronenstrahl. Und deswegen befindet man sich im Vakuum, also im evakuierten oder in einem Raum mit weniger Luftdruck, kann man sagen. Ja. Also weniger Druck. Und das ist ein Problem, insbesondere für die Spinne, denn die überlebt ein Vakuum natürlich nicht. Das heißt, jedes Objekt, was wir uns da angucken, ist tot. Zunächst erstmal tot. Ja. Das würde ich noch in Kauf nehmen. Aber das Problem ist, ein feuchtes Lebewesen, also die Spinne ist in gewisser Weise natürlich auch noch feucht, wenn sie frisch ist. Frischbrot ist. Du siehst, hier reden Physiker über Leben. Ja. Diese Spinne wird dann auch noch ihre Feuchtigkeit verlieren aus dem Inneren im Vakuum, weil die Feuchtigkeit verdampft im Vakuum. Dann krüsseln die sich so zusammen. Ne? Und dann kollabiert diese Struktur, diese Spinne. Und das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, weil wir würden uns natürlich die Spinne gerne so anschauen, wie sie aussieht und nicht zusammengekrüsselt, wie du fachmännisch sagst. Das ist unschön. Das sieht unschön aus. Also für uns als Physiker wäre es noch egal. Wir schauen uns dann irgendwelche Strukturen an, die man dann noch findet, die okay aussehen. Ja, außerdem, wenn nicht gerade Kinder da sind, guckt man sich selten mal irgendein Lebewesen darunter an. Wir selten, genau. Aber für so Biologen ist das natürlich schon ein Thema. Sie würden natürlich, für die ist das hochinteressant. Für die ist das hochinteressant. Und deswegen bin ich auf eine Entdeckung gestoßen, die hat Takahiko Hariyama und sein Team an der Universität Hamamatsu, University School of Medicine, entdeckt. Die haben sich Fruchtfliegen angeschaut, Fruchtfliegenlarven, um genau zu sein. Also wollten sie sich mit dem Elektronenmikroskop angucken. Und haben festgestellt, dass der Elektronenstrahl die Larven nicht tötet. Hm. Also die konnten die Larven nachher noch rausholen aus dem Elektronenmikroskop und die haben noch gelebt. Und das Vakuum haben die auch überlebt? Ja. Die haben dann rausgefunden, dass die äußere Haut dieser Fruchtfliegenlarven offensichtlich ein Molekül enthält, welches im Kontakt mit Elektronen oder ionisierter Strahlung einen Schutz ausbildet zum einen gegen die ionisierende Strahlung, aber auch gegen das Vakuum. Deswegen mein Titel, der kleinste Raumanzug der Welt. Cool. Wir haben es dann bei dieser Larve beobachtet und haben dann das versucht nachzubilden, haben andere Insekten genommen und ungiftige Tenside, also namentlich steht in dieser Veröffentlichung ein Polysorbat 20, das muss offensichtlich ein Tensid sein, was sehr verbreitet ist. Ich habe es dann gefunden, wird als Emulgator eingesetzt, in Lebensmitteln. Hat also jeder von uns schon mal gegessen mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ja. Findest du es in Reinigungsmitteln und in Pharmazie sowieso. Strukturformel, falls es dich interessiert, oh, C58, ja, H114, O26. Ach, das? Ja, siehst du? Jetzt weiß ich. Also damit haben sie es ausprobiert, haben also Insekten in dieses Tensid gehüllt und konnten dann auch Insekten im Elektronenmikroskop untersuchen und die sind dabei lebendig geblieben. Und also wirklich im Elektronenmikroskop, die haben das komplett überlebt, also so spinnenmäßig. Und dann, ja. Oh, krass. Wenn ich es richtig verstanden habe, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie lange sie das untersucht haben und ob dann vielleicht irgendwann nach ein paar Minuten auch Feierabend ist. Aber scheinbar konnten sie Elektronenstrahl oder Elektronenmikroskop-Untersuchungen an diesen Insekten machen, ohne dass die Insekten gleich gestorben sind. Also offensichtlich auch bewegte. Oh, das ist interessant. Das ist krass. Insekten, ja. Oh. Das heißt, ist natürlich schon spannend, ja. Das heißt, das ist ein bisschen weiter gedacht, man kann sich später mit seinem Raumanzug dann einreiben, so wie mit Sonnenschutzzeug oder. Du willst dich also unter einem Elektronenmikroskop untersuchen lassen? Ja, nee, aber so Vakuum und ionisierende Strahlung, das ist ja, du sagst ja selber, Weltraum, also Raumanzug. Genau, du brauchst natürlich dann als erstes eine hohe Dosis ionisierender Strahlung. Nee, erstmal brauchst du die Strahlung. Das wird, diese schützende Wirkung, ach so, das entsteht, wird erst dadurch erzeugt, dass du es mit Elektronen beschießt. Richtung Sonne. Die Frage ist dann natürlich, ob du es dann noch überlebst. Also, also ich denke, es gibt keine Langzeitstudien an diesen Insekten, ob die wahrscheinlich nicht Schaden davon getragen haben, dass. Ich stelle mir das auch sehr schwer vor. Also wenn man sich jetzt wirklich bewegte Objekte unterm REM anguckt, scharf gestellt zu kriegen und so. Ich meine, bei unserem antiken Stück sowieso wahrscheinlich nicht so, aber selbst bei den neueren, jeder, der mal an einem REM gesessen hat, hat ja jeder mal, ne, weiß, dass wenn man da auf Objekte zoomt oder so, also selbst die Elektronik braucht halt Sekunden jetzt nicht, aber Bruchteile von Sekunden, um das Ganze wieder nachzuführen und scharf zu stellen. Wenn er da jetzt so eine Fliege hast, die vor sich hin zappelt, aber wahrscheinlich bewegen die sich nicht so schnell. Ja, das wäre dann spannend zu sehen, ne? Wie schnell die sich bewegen, wenn diesen Tensidmantel um sich haben oder gar ich weiß gar nicht, wie dieses Tensid dann seine schützende Wirkung ausbildet. Ob es dadurch ist, dass es hart wird oder dann wäre sowieso nicht mehr so viel mit Bewegung. Also tatsächlich, ich habe mir die Veröffentlichung angeguckt. Oder ich wollte mir die Veröffentlichung angucken. Vielleicht habe ich nur. Also ich habe zumindest noch keine Bilder gesehen. Ich muss sagen, ich bin gespannt auf die ersten Bilder von sich bewegenden Insekten im Elektronenmikroskop. Also wenn die das hinkriegen, wirklich Spinnen so komplett ausgebreitet im Elektronenmikroskop, da wird man definitiv Bilder zu sehen. Ja, da glaube ich, das glaube ich auch. Ja. Dann gewinnt Hollywood dann auch eine ganz andere Möglichkeit, ja, um so diese ganzen Giant Spider B-Movies. Aber die leben auflegen. Doch davon, dass da so eine, also dass da so ein Modell an so einem Stab ins Bild gehalten wird. Ja, das stimmt, wenn das so gut wird, dann. Da möchte ich übrigens, wo wir bei B-Movies sind, für unsere Zuhörer einen Film empfehlen, und zwar Toxic Avenger. Den habe ich letztens mit meiner Tätowiererin und dem Freund davon und so dem Freundeskreis zusammengeguckt bei 2-3 Bier. Sehr, sehr zu empfehlen. Gibt's mehrere Teile von. Wir haben, glaube ich, Teil 1 gesehen. Teil 2 wurde ein bisschen albern. Und Teil 3 habe ich mir sagen lassen, da fährt er mit einem Surfbrett nach Japan von Amerika aus. Da bin ich gespannt, den habe ich noch nicht gesehen. Wollte ich aber nur mal kurz einwerfen. Toxic Avenger, großartiger B-Movie. Muss man aber mögen, oder? Muss man mögen, ja. Oder besoffen genug sein. Ja, genau. Ja. Hast du noch eine Geschichte? Natürlich habe ich auch noch ein wissenschaftliches Thema indirekt vorbereitet bzw. mitgebracht. Und zwar hatten wir ja gesagt, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte in unserer Liste sowas wie Steampunk 2013 geschrieben. Den Titel habe ich mir im Nachhinein noch ein bisschen überdacht, weil mein Bruder meinte zu mir, oh, Steampunk, das ist ja jetzt wieder in. Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Das war damit nicht gemeint, sondern gemeint ist damit die Veröffentlichung von der Rice University in Texas. Und zwar gibt's da eine Gruppe, leider habe ich mir den Namen von der guten Frau, die das veröffentlicht hat, nicht aufgeschrieben, reiche ich aber noch nach. Und zwar hat da eine Gruppe festgestellt, dass sie Wasser nehmen können, mit Siliziumdioxid-Partikeln anreichern, und zwar mit Siliziumdioxid-Nanopartikeln, die eine Core-Shell-Struktur haben. Also das heißt, diese Siliziumdioxid-Nanopartikel sind noch mit Gold ummantelt oder auch mit Kohlenstoff ummantelt, was für uns interessant ist, weil wir Ähnliches auch mal machen wollen, beziehungsweise vorhaben. Und zwar haben die solche Nanopartikel genommen, die in Wasser gelöst ist das falsche Wort, weil lösen stellt man sich jetzt vor, dass sich das wirklich im Wasser löst, sondern es ist eher so eine Dispersion, die sich dann bildet. Dispergiert, ja. Genau. Also kurz gesagt, man nimmt eine Handvoll davon, schmeißt das in ein Glas Wasser, ja. Und dann haben sie die Sonne mal drauf braten lassen und haben gesehen, dass das Wasser anfängt zu verdampfen, ohne zu kochen. Oh. Das ist wirklich interessant. Und zwar haben das Ganze gemessen und ein Modell entwickelt, wie sie meinen, wie das wohl funktioniert. Und zwar können diese Nanopartikel Licht einer gewissen Wellenlänge direkt absorbieren, also die Energie direkt aufnehmen, werden dadurch erhitzt. Und dadurch bildet sich, wenn man sich jetzt so ein einzelnes Nanopartikelchen anguckt, darum sowas wie eine Gasblase. Also das was, also dieses Partikelchen wird blitzartig erhitzt durch die Energie, die es aufnimmt, bildet um sich herum eine Dampfblase sozusagen, wird dadurch von der kühlenden Flüssigkeit entkoppelt sozusagen, weil ja ein Luftpolster dazwischen ist, beziehungsweise ein Dampfpolster, wird dadurch noch heißer und erhitzt noch mehr das Wasser um sich rum. Das wächst immer weiter, bis die Blase irgendwann groß genug ist, dass sie nach oben steigt, an die Oberfläche kommt, dort wegdampft quasi und das Nanopartikelchen wieder zurückfällt in die Lösung. Also die Luftblase löst sich nicht unten schon, also in der Flüssigkeit vom Nanopartikel, genau, sondern transportiert bis nach oben. Und da oben an der Oberfläche wird das Gas praktisch an die Luft abgegeben, genau. Und das Nanopartikelchen sinkt wieder in die Flüssigkeit zurück. Genau, und das Ganze beginnt wieder von vorne. Im Grunde. Und ich hätte übrigens erwartet, dass irgendwie an der Oberfläche wegen der Oberflächenspannung liegen bleibt, das Nanopartikelchen. Aber war zumindest das einfache Modell, was die, also ich habe das Paper einmal grob durchgelesen. Die haben mittlerweile auch mehr dazu veröffentlicht, ein paar Paper. Mhm. Wenn man googelt, findet man da reichlich. Die haben unter anderem rausgefunden, also was interessant an dieser ganzen Geschichte jetzt ist, die haben halt, also das funktioniert nur auf Labormaßstab bis jetzt, also man muss sich nicht wirklich vorstellen, dass die da ein Wasserglas haben, wo sie halt Nanopartikel reinkippen, sondern eher so wirklich kleine Probenfläschchen, wo sie mit dem Laser gewisser Wellenlänge halt draufballern und gucken, was da abdampft. Ja. Was sie aber messen konnten, ist, dass 80% der Energie, die sie einstrahlen, wirklich in also für Dampferzeugung benutzt wird und nur 20% die Flüssigkeit erhitzen. Also mit anderen Worten, wenn das Ziel ist, Dampf zu erzeugen, dann wäre das eine sehr effektive Methode. Richtig. Und zwar mit relativ wenig Energie, die man einstrahlt, eine Menge Dampf zu erzeugen. Und wer weiß wer weiß, wie viel Energie nötig ist, um Wasser erstmal zu erhitzen auf 100 Grad und dann auf Dampf oder in die Dampfform zu bringen. Der weiß, dass das interessant sein kann. Ja, ich meine, das kennt jeder, der mal so einen Liter Wasser in eine Küche in so einen Wasserkocher gepackt hat, bis das kocht, das dauert halt, ne? Ja. Und wenn man dann mal guckt, wie viel Leistung diese Wasserkocher haben, da steht dann irgendwie 1400 Watt drauf, die da wirklich in das Wasser braten, bis das mal heiß wird und dann mehrere Minuten. Da ist das schon eine sehr interessante Sache. Die Frage ist jetzt, wofür zur Hölle braucht man das? Da gibt's reichlich Anwendungen. Das Erste, was einem einfällt, oder was mir als Erstes eingefallen ist, war so die Erfindung der Dampfmaschine. Das heißt, ich brauche demnächst nicht mehr für viel, viel Geld Benzin zu tanken, sondern ich kann setz mich wieder auf eine Dampfmaschine. Ich weiß nicht, ob man das für Autos auch nutzen könnte, aber generell zur Energieerzeugung. Also was man ja schon kennt, sind neben diesen Kraftwerken mit riesigen Solarzellen oder Panels in Mexiko steht so ein Ding als Projekt, ganz viele Spiegel, die auf einen Turm gerichtet sind, wo halt Wasser erhitzt wird und dann eine Gasturbine halt antreibt. Und wenn man jetzt sich vorstellt, dass man Sonnenenergie sammelt, damit halt Wasser erhitzt, das mit diesen Nanopartikeln versetzt ist, um Dampf zu erzeugen, würde man den Wirkungsgrad schlagartig erhöhen. Ich übrigens diese Sonnenkollektoren, diese Spiegel, die erhitzen, glaube ich, meines Wissens nicht Wasser, weil da wäre die Öl, ne? Oder also entweder so ein Öl oder ist das nicht sogar so ein Salz, welches so heiß gemacht wird, dass es flüssig wird? Also ja, ich weiß nicht, es gibt einmal diese parabolförmigen, die irgendwie so eine direkt im Spiegel halt kurz davor hängt, im Brennpunkt halt so ein Teil erhitzen. Aber irgendwo haben die auch mal so ein Teil gebaut, wo ganz, ganz viele Spiegel auf so einen Turm gerichtet sind. Ich weiß auch nicht, ob die... Ja, okay. Mag sein, vielleicht auch Wasser. Also Wasser sicherlich nicht, aber weil die Energien sind viel zu hoch. Okay. Aber man kann sich halt vorstellen, man könnte damit kleine Mini-Dampfmaschinen bauen. Spannend, ja. Die halt für zur Energieerzeugung genutzt werden können. Ein anderer Punkt ist, wenn man sich jetzt Destillationsprozesse anguckt von anderen Flüssigkeiten, also man muss ja nicht zwingend Wasser nehmen, man möchte jetzt, Benzin gewinnen oder so, hat man ja auch bei verschiedenen Dampfdrücken beziehungsweise bei verschiedenen Temperaturen verschiedene Sachen, die sich abspalten. Und da könnte man eventuell auch diese Prozesse bei wesentlich geringerer Energie fahren. Also es ist ein insgesamt sehr, sehr interessantes Thema. Also viel Potenzial steckt da drin. Ja, klingt sehr spannend, ja. Wollte ich mal erzählt haben, weil es halt auch so ein bisschen was mit dem zu tun hat, was wir machen. Also auch Nanopartikel und die halt bekannte Prozesse verändern. Mhm. Was halt auch erst möglich ist, seitdem man so kleine Strukturen machen kann. Vielleicht revolutioniert das Ganze irgendwann mal unsere Wirtschaft so wie die Entwicklung der Dampfmaschine im 18. Jahrhundert. Ich bin gespannt. Auch da bleiben wir dran. Ne? Das, das schon aus einem eigenen wissenschaftlichen Interesse. Ja, auf jeden Fall. Ich sehe dich schon, wie du gleich diese Paper googelst. Ich kann dir die auch geben. Du hast ja schon, ja genau, ja. Die wirst du mir geben müssen. Ja. Weißt du, was Crowdfunding ist? Ja. Die Antwort wolltest du nicht hören, oder? Nee, doch, natürlich, klar. Ja. Jeder kennt eigentlich Crowdfunding, oder? Crowdfunding sollte ja mittlerweile ein Begriff sein, der Einzug gehalten hat. Ich meine, ganz bekannt Kickstarter. Genau. Das Nifty Drive, also ich habe den Klon davon über Shiner Gadgets. Da schließt sich der Kreis. Ja, richtig. Ja, Crowdfunding, man hat eine super tolle Idee, macht vielleicht sowas wie einen Prototypen, stellt es auf eine Seite und ist quasi eine neue Form von Betteln. Nein, Betteln ist das falsche Wort. Man hat halt ein Projekt, stellt das vor und bekommt halt anstatt einen großen Geldgeber ganz, ganz viele kleine. Mhm. Also was wie Microfunding im Grunde. Genau, ja. Und du streust in gewisser Weise sicherlich auch das Risiko, weil du... Du fängst ja mit deinem Projekt und mit deiner Idee erst dann an, wenn du genug Geld bekommen hast. Genau, wenn du weißt, dass es steht. Dass es steht, ja. Und wenn ich richtig, also die Investoren sind dann ja auch so, also sagen wir mal, du hast eine Idee für ein Produkt, du machst die Leute neugierig und wenn sie Interesse haben, versprechen sie dir Geld. Genau. Und erst wenn die Summe, von der du behauptet hast, damit kannst du dieses Produkt realisieren, wenn diese Summe zusammenkommt, dann nimmst du das Geld auch in die Hand und entwickelst dieses Produkt. Genau, so funktioniert es. Wenn die Summe nicht zustande kommt, machst du es erst gar nicht. Genau, in einem gewissen Zeitrahmen ist das meistens gesetzt auf diesen verschiedenen Plattformen. Und sowas, also wie gesagt, es gibt halt diverse Plattformen, sowas wie Kickstarter ist, glaube ich, die bekannteste. Jetzt reden wir ja hier heute über Wissenschaft. Und es gibt auch wissenschaftliches Crowdfunding, Science Crowdfunding. Und da bin ich drauf gestolpert, seit einigen Wochen und Monaten hört man immer häufiger davon. Die Idee ist also, für seine wissenschaftlichen Projekte Geld über Crowdfunding zu generieren. Also dazu sollte man einmal kurz einwerfen, das haben meine Eltern nämlich zum Beispiel auch nicht gewusst oder viele meiner Bekannten auch nicht. ein winziger Teil von dem, was wir hier zum Überleben brauchen, also an Geld generell, kommt vom Staat beziehungsweise von der Uni. Ein Großteil sind Drittmittelprojekte. Und also beziehungsweise, nee, das ist das falsche Wort. Selbst die Sachen, die vom Staat kommen, die geben die uns nicht einfach so, sondern es gibt diverse Töpfe, aus denen man Geld bekommen kann. Man muss sich quasi dafür bewerben. Ja, das muss man, du hast es jetzt eigentlich richtig gesagt, aber ich meine, dieses Drittmittelgeld kommt damit natürlich auch häufig. Ja, genau, richtig. Von unserer wundervollen Regierung. Hängt zusammen. Das Geld wird nicht automatisch verteilt an die Universität Monat für Monat vergeben, sondern man muss Projekte einwerben, und bekommt dann Geld, mit dem man dann für einige Jahre, für eine gewisse Zeit, häufig 3 Jahre, ist ein typischer Rahmen, ein Projekt bearbeiten darf. Das mal so im Groben. Für 3 Jahre, aber das ist natürlich dann schon relativ viel Geld. Da muss man dann halt Projektanträge schreiben, die dann schon relativ aufwendig sind. Man muss aber auch sagen, dass man in diesen 3 Jahren, also man ist dann für, wenn man sowas bewilligt bekommen hat, ist man natürlich, ist diese Stelle, die eventuell in diesem Projekt drin ist, für 3 Jahre finanziert. Man darf aber nicht vergessen, man muss innerhalb dieser 3 Jahre erstens dieses Projekt durchziehen und sich auch um das Folgeprojekt kümmern, also um irgendeinen Nachfolgeantrag, weil man möchte ja nicht nach 3 Jahren arbeitslos sein. Ja. Und da greift halt das Problem ist also, die Hürde ist verhältnismäßig groß. Also du musst eine sehr gute Idee haben, du musst nachweisen, dass du gerechtfertigt so viel Geld verlangst für 3 Jahre, Personalkosten und Spielgeld. Man muss sich auch überlegen, wo man das Ganze beantragt, ob jetzt bei der DFG oder bei, weiß nicht, irgendwelchen anderen Stiftungen, weil je nachdem, bei wem man es beantragt, sind auch die Schwerpunkte andere, auf die man achten muss. Genau, das ist ein guter Punkt. Also theoretisch könntest du halt eine gute Idee haben oder ein sehr interessantes Projekt, aber es passt gerade nicht in ein Förderkonzept. Also wenn du jetzt, wenn das Förderkonzept beispielsweise gerade sehr fokussiert auf Energie ist, du interessierst dich aber gerade für das Paarungsverhalten von Ameisen, dann könnte es schwierig werden, dafür jetzt gerade Geld abzugreifen. Ja. Und schade ist, jeder möchte mehr über das Paarungsverhalten von Ameisen wissen. Gut, bevor das hier entgleitet, bevor wir von deinen persönlichen Vorlieben reden, kommen wir nochmal aufs Science Crowdfunding. Da greift nämlich diese Idee des Science Crowdfunding an. Die Idee ist also, ich stelle ein Projekt vor, ein absehbares, auf entsprechenden Internetplattformen, zum Beispiel sciencestarter.de ist so eine Plattform. Dort stelle ich ein Projekt vor. Bleiben wir bei diesem Paarungsverhalten der Ameisen. Ich stelle da mein Projektvorhaben vor, erkläre, was ich machen will, erkläre, wie viel Geld ich dafür brauche und überlasse es dann oder hoffe dann darauf, dass ich genügend Interessierte finde, die bereit sind, mir dafür ein bisschen Geld zu geben, um diese Forschung zu machen. Also bleiben wir erstmal dabei. Also ein gewisses Geld zu überweisen, um eben Forschung zu machen. Da hätte ich eine Frage. Ja. Und zwar bei den normalen Crowdfunding-Plattformen, zumindest die ich kenne, ist das so, da sagt jetzt irgendjemand, hier, weiß nicht, ich habe noch 5 alte Flaschen Hefebier im Keller gefunden von einer Sorte, die es nicht mehr gibt. Ich habe also diese Hefekultur, ich möchte die neu ansetzen und wenn ich den jetzt, sagen wir mal, mit 50 Euro unterstütze, bekomme ich dafür einen Kasten Bier. Finde ich schon mal gut. Ja. Wie ist das da? Wenn ich jetzt, sagen wir mal, jemanden unterstütze, der sich das Paarungsverhalten von Ameisen anguckt, bekomme ich danach eine kleine Ameisenfarm? Oder? Das ist eine ausgezeichnete Frage. Klingt fast wie abgesprochen. Ja, genau das ist nämlich eigentlich der Punkt, die Frage, die ich mir gestellt habe. Normalerweise bei einem Crowdfunding-Projekt bekommst du irgendwann ein Produkt. Ja. Du bekommst irgendwas, also es wird eine Idee realisiert, an der du persönliches Interesse hast. Die Frage ist, was ist das Produkt des Wissenschaftlers, des Naturwissenschaftlers? Was produzieren wir hier? Also man könnte jetzt ketzerisch sagen, okay, das Produkt, mein Produkt oder unser Produkt unserer Forschung ist, in 3 Jahren ein Paper zu schreiben, eine Veröffentlichung zu schreiben. Und weil du mich gefördert hast, schreibe ich dich in die Danksagung rein. Das Übliche halt. Kann das die Form der Partizipation sein, die ausreicht, um Leute zu motivieren, für meine Forschung zu spenden. Und ich denke, das kann's nicht sein. Also das wird nicht das Produkt des Wissenschaftlers sein. Ich habe mir da auch Gedanken zu gemacht und habe mich gefragt, was kann das Produkt sein? Und das Produkt kann eigentlich nur, das Produkt des Wissenschaftlers, was wir anbieten können, kann nur, also ich kann es leider auch nur so diffus formulieren, kann halt nur Interesse oder Bindung an die lebende Forschung sein. Ich wollte sagen, da kommt wieder eine gute Spur Idealismus mit rein, ne? Da kommt vom Spender sicherlich Idealismus erstmal rein. Der muss erstmal sagen, okay, die Sache interessiert mich und ich habe die 50 Euro übrig und spende die oder förder damit. Auf der anderen Seite kommt da auch viel rein, was ich benennen, also eine gewisse Verpflichtung des Wissenschaftlers. Denn der hat dann meiner Meinung nach die Verpflichtung, die Leute teilnehmen zu lassen an dem, was er forscht, an seinem Forschungsalltag. Also der müsste im Grunde genommen, sobald sein Projekt gefördert wurde, müsste er anfangen, sehr aggressiv die Öffentlichkeit daran zu beteiligen, was er tut mit dem Geld. Er müsste also berichten, welche Experimente er gerade macht, was er gerade rausgefunden hat, was er sich... Im Grunde sowas wie Podcasten. Genau. Also im Grunde genommen genau das. Gebt uns Geld. Im Grunde genommen genau das. Übrigens, weil du Podcasten sagst, das ist genau ein Sektor, wo das genau so funktioniert. Es gibt ja Leute, stimmt, die podcasten, dafür kein Geld verlangen im Grunde genommen. Die erzeugen erstmal ein Produkt. Und Leute bezahlen dann dafür, dass diese Leute das weitermachen können oder spenden freiwillig. Es ist ja auch eine Art Crowdsourcing. Crowdfunding. Crowdsourcing, genau, ist eine andere Geschichte. Ja, genau, Crowdfunding. Jetzt könntest du da auch da fragen. Also es gibt ja einfach Podcasts, wo du als Hörer erstmal keinen Nutzwert in dem Sinne hast. Also du hast Unterhaltung zugegeben. Aber was heißt Unterhaltung? Heißt erstmal nur, du hast eine Beziehung zu den Leuten. Also du fühlst dich unterhalten, weil du hörst, was die denken, was die für Dönekes erzählen, wie auch immer. Du hast also eine gewisse Bindung. Und meiner Meinung nach können das natürlich Wissenschaftler auch leisten. Die können auch eine gewisse Bindung zu ihrer Forschung herstellen, dadurch, dass sie Informationen zur Verfügung stellen, ihre Forschung interessant darstellen. Ich muss sagen, da hat sich zumindest in meiner Wahrnehmung in den letzten Jahren zumindest ein bisschen was getan. Also ich weiß nicht, du kennst ja sowas wie TED-Talks, Science Slams, ja, dass halt wirklich die Wissenschaftler in die Öffentlichkeit gegangen sind und auch versuchen, mal ohne irgendwie hochgestochen daherzureden, zu erklären, was sie machen. Also möglichst einfach zu Not versuchen, irgendwie, was weiß ich, irgendwelche Atomstrukturen mit Smarties zu erklären. Methodisch vielleicht inkorrekt. Ja, methodisch inkorrekt, genau. Boah, das sind zu viele schlechte Wortspiele und zu viele Anspielungen. Aber ich finde das gut, was sich in den letzten Jahren so getan hat in die Richtung. Weißt du, eigentlich natürlich noch nicht genug, aber wird besser. Im Grunde genommen, die gesamte Forschung in Deutschland ist ja quasi, nicht die gesamte, aber ein Großteil der Forschung in Deutschland ist ja finanziert durch den Steuerzahler. Also im Grunde genommen läuft das System auf einer anderen Ebene jetzt schon so, eigentlich so. Der Steuerzahler gibt Geld, damit Leute wie wir Forschung machen können. Ich glaube, ein Problem an der Geschichte ist, dass viele Leute die Uni nicht als forschende Einrichtung mittlerweile wahrnehmen oder lange nicht mehr wahrnehmen, sondern eher als sowas wie die dritte Schule. Das, was nach dem Gymnasium kommt, ist dann halt die Universität. Und wenn man da fertig ist, ist man da weg. Also es mag in den Naturwissenschaften jetzt noch anders sein ein bisschen, aber aus meinem Umfeld, was ich so mitbekomme, sind die Leute, ich meine, es geht ja auch schon fast in den Sprachgebrauch über, man ist fertig mit der Uni. Also das geht natürlich jetzt nochmal in eine andere Richtung. Natürlich, da geht eine andere Richtung, wollte also ich jetzt noch nicht. Was ich sagen wollte, und damit nähern wir uns in gewisser Weise auch dem Ende unserer ersten Folge von Methodisch Inkorrekt. Ich denke, dass es eine Verpflichtung sein, an sich schon immer hätte sein sollen, der Wissenschaft nicht im Kämmerchen zu sitzen und ein Buch zu lesen, genau, ja, sondern nach außen zu kommunizieren, was wir tun. Ja, und warum? Das, was wir tun, ist extrem spannend. Und er hat auch einen großen Nutzen für die Gesellschaft. Und wir leisten uns eine Wissenschaft an den Universitäten. Und wir sollten auch die Verpflichtung haben, zu kommunizieren, was wir hier tun und dass wir spannende Sachen tun. Und ich glaube, Crowdfunding im von wissenschaftlichen Ideen ist insofern ein ganz interessantes Abbild von dem, was eine Verpflichtung sein sollte für die Zukunft. Die Leute, die dort sich fördern lassen, die müssen erstmal ihre Idee sehr, sehr plakativ darstellen und sehr aggressiv darstellen. Und nachher aber auch, um dieses System am Leben zu halten, das Science Crowdfunding, müssen sie den Leuten auch die Möglichkeit bieten, zu partizipieren an dem Projekt. Genau, also zu sehen, was passiert ist. Also ich meine, wenn ich jetzt 50 Euro oder seien es nur 5 Euro an irgendjemanden spende, der sich das Paarungsverhalten von Ameisen ansehen möchte, möchte ich nachher auch, dass da was bei rauskommt. Genau. Der soll mir nachher auch was über das Paarungsverhalten erzählen. Also und hier liegt eine Chance, glaube ich, im Science Crowdfunding. Wenn dir das gelingt, wirst du auf Dauer Leute dazu motivieren, solche wissenschaftlichen Projekte zu fördern. Wenn dir das aber misslingt, dann liegt da auch eine gewisse Gefahr drin. Und die Gefahr, denn dann wird das, also wenn die Wissenschaftler die Attitüde entwickeln, dort Geld abzugreifen und dann ihren Scheiß trotzdem zu machen, ohne Leute zu beteiligen, dann wird das nicht auf Dauer funktionieren. Genauso, also dann wird irgendwann keiner mehr bereit sein, dort Geld zu spenden. Genauso wird aber auch die Wissenschaft, also die nationale Wissenschaft, Schwierigkeiten bekommen, glaube ich, auf Dauer. Wenn wir nicht mehr verkaufen können, warum die Naturwissenschaft Sinn macht oder die Wissenschaft an sich Sinn macht, dann werden auch irgendwann die Gelder für die Forschung knapper. Ich glaube, der Anspruch sollte sein, viel besser zu kommunizieren, was wir hier eigentlich tun. Allerdings muss man auch sagen, bei solchen Crowdfunding-Projekten ist es natürlich schwer, ein Thema unterzubringen, was sehr abstrakt ist oder was sehr stark in die Grundlagenforschung, sagen wir mal, der Mathematik oder so geht. Ja. Das jemandem zu verkaufen, dass er dafür Geld hergeben soll, ist natürlich schwerer als jetzt jemand, der, sagen wir mal, sagt, er versucht, ein Herz zu transplantieren. Ja, ich glaube, die Förderung sollte insgesamt natürlich nicht komplett... Genau, also so eine Grundsicherung sollte schon noch da bleiben, aber ich weiß, was du meinst. Also, ich glaube, wenn wir nur noch populäre Themen fördern würden, dann würde viel auf der Strecke bleiben, was auch sehr nützlich sein wird. Garantiert. Ich denke, dann würde keine Sonde nach Europa geschickt, obwohl, wer weiß. Ja, das wahrscheinlich schon, aber wahrscheinlich wird sich niemand... weiß ich nicht. Ja, schwer zu sagen, was langweilig ist, ne? Möchte man jetzt auch niemandem zuschieben. Aber ich denke, so eine gewisse Grundsicherung sollte halt vorhanden sein. Aber was auf jeden Fall gemacht werden muss, ist, dass die Leute, die interessante Sachen machen, und davon gibt's viele, dass die mehr an die Öffentlichkeit treten und mehr kommunizieren, was sie tun. Und das auch bitte auf einem Niveau, dass Leuten erklären, dass sie die Leute da abholen, wo sie stehen. Wir brauchen nicht noch mehr Leute, die irgendwie versuchen zu zeigen, wie schlau sie sind. Ja, genau. Davon gibt's genug. Man muss halt versuchen, Sachen so zu erklären, dass wirklich jeder versteht. Da gibt's ein schönes Einstein-Zitat übrigens auch. Der hat wahrscheinlich auch nur die Hälfte von dem gesagt, was ihm nachgesagt wurde. Man hat etwas nur dann richtig verstanden, wenn man es einfach erklären kann. Sehr schön. Ich finde, das ist, also nach Einstein sollte man Ende die machen. Klappe halten. Das war die erste Folge von Methodisch Inkorrekt. Mir hat's Spaß gemacht. Mir auch. Wir sind in 2 Wochen wieder da. Tschüss. Tschüss. Threw a wish in the well to make my group's budget swell. I need to show I'll excel before the deadline day. I trade my soul for regret and know my papers are scant. I'll let my brilliance enchant before the deadline day. Draft done in essence, science case, repeated questions, work plan, outline the method. Someone read my outreach section. It's 5 to midnight. Ain't slept for ages. Here's my science. Collaborators say I'm not crazy, and here's their letters. So funny, maybe I need some students and summer salary, and here's the number. So funny, maybe, and all the other teams try to scoop me. Here's my science. So funny, maybe. I saw the grants from. London call. Outline took no time at all. Hope my proposal enthralls. But soon it's deadline day. I steal, borrow, and pry from last year's failed funding try to get a piece of the pie. Oh crap, it's deadline day. Not what I was hoping. After hours, laptop's blowing. Late night, coffee's flowing. Workout's really growing, baby. It's 5 to midnight. Ain't slept for ages, but here's my science. So fund me, maybe. My collaborators say I'm not crazy, and here's their letters. So fund me, maybe. I need some students in summer salary, and here's the numbers. So fund me, maybe. And all the other teams try to scoop me, but here's my science. So fund me, maybe. Planets have magnetic fields. I didn't see them. We need to know that. We need to know so bad. How do all these planets form? Do they migrate? We need to know that. We need to know so bad. It's 5 to midnight. Ain't slept for ages, but here's my science. So fund me, maybe. My collaborators say I'm not crazy, and here's their letters. So fund me, maybe. I need some students and summer salary, and here's the numbers.